بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إمنا من الله على بام سمهات سجن الله زيجر من هاي البامهات سجكايز عن فيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, zur Erinnerung, wir haben uns beschäftigt, wir sind mittlerweile im 25. Kapitel angekommen und machen heute mit dem 6. Unterkapitel weiter. Und wir haben nach einer längeren Einleitung über allgemeine Grundsätze und über Bedingungen, über den Glauben an den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen. Haben wir zuletzt gesprochen über einige Eigenschaften, die im Koran al-Karim vorkommen. Das heißt also, nachdem wir gelernt haben, wie wir damit richtig umzugehen haben, zumindest theoretisch, wollten uns ein paar Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala im Koran anschauen. Und damit unser Iman stärker wird, damit wir mehr über unseren Herrn subhanahu wa ta'ala erfahren, wir haben über den Thronschimmelvers gesprochen, über die Hoheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann was bedeutet, dass er im Himmel ist, dann über die Gegenwart Allahs subhanahu wa ta'ala gesprochen und darüber, dass die Nähe Allahs subhanahu wa ta'ala nicht seiner Hoheit widerspricht. Und in diesem Zusammenhang möchten wir uns auch mit dem 6. Unterpunkt unterhalten. Wir haben heute einiges vor, wir in Leitan, wir sollen uns die Kraft dafür geben, möchten uns heute einige Themen uns vornehmen. Das erste Thema, was wir uns vornehmen möchten, lautet, dass sich erheben über den Thron. Dass sich erheben über den Thron. Auf Arabisch, al-istiwa ala al-arsh. Der Autor sagt, wie gewohnt, lesen wir uns den Text des Autors vor, Gott bewahre ihn, und kommentieren ihn gelegentlich und fassen am Ende, inshallah ta'ala, zusammen das, was wir aus diesem Abschnitt verstanden haben sollten. Der Autor sagt, nach der Darstellung der Höhe im allgemeinen Sinn, die eine Eigenschaft des Wesens ist, durch die er seit Ewigkeit beschrieben wurde und immer da beschrieben wird, wie in seinen Worten, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, er ist der Bezwinger über seinen Dienern, beschäftigen wir uns nun mit der besonderen Höhe, und dies ist sein sich erheben über den Thron. Er, subhanahu wa ta'ala, macht dieses in seinen Worten deutlich. Er sagte, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben. Und dieses Wort erhoben ist das arabische Wort istawa. Surah Taha 5, ansonsten Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sache im Koran an 7 verschiedenen Stellen erwähnt. Und wir müssen ja wissen, wenn wir unsere Aqida, unsere Glaubensüberzeugung kennenlernen möchten, dann entnehmen wir sie aus dem Koran. Das ist unsere Vorgehensweise. Die Vorgehensweise der Ahle Sunnah al-Jama'ah ist, dass sie im Koran nachschauen, was steht drin, und dann glauben wir daran, was darin steht. Und nicht, wir haben keine Glaubensüberzeugung im Voraus und sagen dann, wir verstehen die Ayat entsprechend dem, wovon wir schon überzeugt sind. Das wäre fatal, das ist der Weg der Ahlul Bid'ah, und der Weg der Ahlul Sunnah Jama'ah ist genau der umgekehrt. Wie gesagt, wir bilden unsere Aqida entsprechend dem, was wir im Koran und in der authentischen Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorfinden können. Allah sagte, dass er sich über den Thron erhoben hat. Er erklärt durch diese Worte, dass er sich, subhanahu wa ta'ala, nachdem er Himmel und Erde erschaffen hat, über den Thron erhob. Wenn nun jemand fragt, oder bevor wir diese Frage stellen, was ist die Problematik? Warum hat der Autor, Gott bewahre ihn, diese Sache überhaupt erwähnt? Die Antwort ist ganz einfach, weil es im Laufe der islamischen Geschichte Menschen gab, die diese Sache geleugnet haben. Und es geht immer hier um die Eigenschaft, es geht hier um die Eigenschaften des Handelns, und sie waren ein großes Problem für einige islamischen Sekten. Und weil die Eigenschaften des Handelns, so haben sie gedacht, so haben manche fehlgeleitete Leute gedacht, bedeute angeblich, dass diese Eigenschaften menschliche Eigenschaften seien. Und deswegen haben sie sie geleugnet, beziehungsweise haben sie sie uminterpretiert, was man Ta'wil nennt, was aber besser als Tahrif zu bezeichnen. Ta'wil, haben wir gesagt, bedeutet, oder Ta'wil besser gesagt, bedeutet Uminterpretation, kann aber auch im positiven Sinne gemeint sein. Aber das Wort Tahrif wird Entstellung, Verfälschung, Und das ist nicht letztendlich eine Verfälschung, wenn man nicht an das glaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Und wenn man es uminterpretiert, ohne dafür einen klaren Beweis zu haben. Deswegen ist diese Eigenschaft und viele andere Eigenschaften, deswegen sind sie erwähnt worden, weil es Menschen der Laufe der Zeit gab, die das geleugnet haben. Eines der Probleme derjenigen Leute, die diese Erhebung Allahs über den Thron geleugnet haben, eines der Probleme war, dass sie folgende Frage aufgeworfen haben. Und zwar, deswegen sagt der Autor, wenn nun jemand fragt, ob er bereits vor der Erschaffung von Himmel und Erde über dem Thron gewesen sei, so muss man diesbezüglich schweigen, denn er, subhanahu wa ta'ala, schweigt diesbezüglich und die Antwort lautet, Allah weiß es am besten. Nach der Schöpfung von Himmel und Erde aber erhob er sich über den Thron. Guck mal, subhanallah, wie leicht die Ahle Sunnah Jama'a es hat. Denn diese Fragestellung, sie ist gefährlich. Sie fragt nämlich nach einer Sache, die wir nicht wissen können. Und zwar, sie wollen damit sagen, wenn du sagst, Allah hat sich über den Thron erhoben, dann bedeutet es umgekehrt, dass er vorher unter seinem Thron war oder neben seinem Thron war oder wie auch immer. Und sie sagen, und das kann nicht sein, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Höchste. Und deswegen muss dieser Vers aus dem Koran Karim uminterpretiert werden. Und wir sagen als Antwort darauf, warum machst du dir das Leben so kompliziert? Du sollst einfach daran glauben, was Allah azza wa jalla über dich selbst gesagt hat. Und was vor dieser Erhebung über den Thron war, Allahu a'lam. Und Allah hat darüber nicht gesprochen. Er hat von uns auch nicht verlangt, darüber zu reden. Er wird uns nicht danach fragen. Also warum willst du dich über etwas äußern, damit die Engel aufschreiben, was du sagst, und damit du am Tag der Aufschrift gefragt wirst darüber, warum hast du das und das gesagt über Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wir gehen der Sache ganz einfach und geschickt aus dem Weg, indem wir, wie wir gesagt haben, erstens, wir schreiben Allah subhanahu wa ta'ala das zu, was er sich selbst zugeschrieben hat. Zweitens, wir schreiben Allah das ab, was er sich selbst abgeschrieben hat. Und drittens, wir schweigen über das, worüber Allah subhanahu wa ta'ala geschwiegen hat. Und so heißt es auch in einer Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala über bestimmte Dinge geschwiegen hat, nicht aus Vergesslichkeit, sondern aus Barmherzigkeit mit euch. Gott sei Dank. Deswegen, wie der Autor sagt, Allah weiß es am besten, nach der Schöpfung Himmel und Erde aber erhob er sich über den Thron, denn das ist das, was Allah uns mitgeteilt hat. Und diese andere Sache, die sie gesagt haben, ja, wenn er sich darüber erhoben hat, woher war er denn vorher? Diese Schlussfolgerung, sagen wir, ist ungültig, denn jetzt fängst du an, wieder Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Geschöpf zu vergleichen, und diese Sache ist nicht erlaubt, und deswegen schließen wir diese Tür und öffnen sie erst gar nicht. Die Bedeutung des Sich-Erhebens ist Istiwa. Der Begriff meint das Emporsteigen, und er findet sich im Koran entweder allein oder in Zusammenhang oder in einer Zusammensetzung mit Allah und oder Ila kommt er vor. طيب, jetzt möchte ich etwas Wichtiges sagen oder auch mit und. Das ist eine sprachliche Angelegenheit. Wer sie weiß, ist gut. Wer sie nicht weiß, merkt sich wenigstens die Zusammenfassung davon. Im Arabischen als auch in anderen Sprachen kann ein und dasselbe Wort mehrere Bedeutungen manchmal haben. Aber manchmal ist es so, dass die Präposition eines Wortes, was ist die Präposition? Wie zum Beispiel, ich gehe nach, ich bin auf, ich bin unter und so weiter und so fort. Diese Präposition bestimmt die Bedeutung des Wortes. Genauso wie, stell dir mal vor, jemand sagt das Wort Zahlen, also Z-A-H-L-E-N im Deutschen, hat viele Bedeutungen. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was damit gemeint ist, aber langsam. Die Präposition, beziehungsweise in diesem Fall der Präfix, das heißt das, was du dem Wort, dem Verb voranstellst, entscheidet die Bedeutung. Beispiel des Unterschied, du sagst bezahlen, oder du sagst anzahlen, oder du sagst abzahlen, und so weiter, oder du nur sagst zahlen. Ist nicht alles das Gleiche. Okay? Und genauso im Arabischen, und deswegen dürfen wir uns nicht in die Irre leiten lassen, das will ich damit sagen. Weil manche Leute haben gesagt, wir glauben nicht, dass Allah sich über den Thron erhoben hat. Wenn du sagst, warum, steht doch im Koran. Dann sagen sie, ja, aber das Wort Istawa hat mehrere Bedeutungen. Wir sagen, das stimmt, aber die Präposition, sie entscheidet die Bedeutung. Und der Kontext entscheidet die Bedeutung. Und deswegen kann man nicht sagen, es hat mehrere Bedeutungen. Ja, wenn es nicht näher definiert ist, aber im Koran kommt es ja definiert vor. Und das natürlich merkt man nicht, wenn man kein Arabisch spricht. Und deswegen darf man sich nicht reinlegen lassen. Deswegen immer, wenn jemand so etwas sagt, vorsichtig, langsam und noch einmal zurückkehren zu seinem Lehrer und fragen, ob das überhaupt wirklich alles stimmt. Im Koran, Karim, sagt uns der Autor, Gott bewahre ihn, kommt der zum Beispiel das Wort Istawa alleine vor, ohne Präposition. Ich sage das kurz als Vorwort und dann lesen wir den Text, damit wir ihn verstanden haben. Aber erstmal vielleicht kurz Zusammenfassung und dann lesen wir. Erstens, das Wort Istawa kann vorkommen ohne jegliches Wort, das es näher definiert. In diesem Fall bedeutet es so viel wie reif werden. Ganz andere Bedeutung. Reif werden. Kommt der Koran noch vor? In Bezug auf Musa a.s. Zweitens. Du kannst dahinter eine Präposition stellen, sie lautet Illa. Wer weiß, was Illa bedeutet im Arabischen? Zu. Zu, nach, in Richtung. Okay? Wenn du sagst Istawa Illa, dann bedeutet das im Arabischen unter anderem beabsichtigen oder zuwenden. Wunderbar. Jetzt gibt es eine andere Präposition im Arabischen. Istawa ala. Und das ist das, was uns interessiert. Das bedeutet in diesem Zusammenhang, sich erheben über. All die drei Bedeutungen sind definiert dadurch, dass keine Präposition kommt. Oder eine und wenn ja, welche. Also kann niemand sagen nachher, die Bedeutung ist nicht klar. Die Bedeutung ist sehr klar. Das ist, was der Autor sagt. Der Autor sagt, tritt der Begriff alleine auf, so bringt er zum Ausdruck, dass etwas vervollständigt wurde. Jetzt habe ich gesagt, reif geworden. Al-Istiwa ist dann die Reife, etwas vollkommen ist geworden. Allah sagt, wir sind gemäß übersetzt, in Surat 28, Vers 14, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَاسْتَوَى. Und als er, deswegen wurde es übersetzt hier, und als er seine Vollreife erlangte und sein Ebenmaß erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. Musa a.s. wurde zum Propheten ernannt und daraufhin hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala zum Pharaon, zum Pharao geschickt. Erst nachdem er seine körperliche und geistige Reife erlangt hat und Wissen bekommen hat. Entschuldigung, körperliche und geistige Reife. Also, dies bedeutet hier, dass er seine körperliche und geistige Reife erreicht hat. Die Verbindung mit der Allah, das ist jetzt eine der beiden Präpositionen, wie sie vorkommen kann. Die Verbindung mit der Allah, auf, Allah heißt auf, ne? Meint das Emporsteigen, wie zum Beispiel in seinen Worten Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Oder auch in der folgenden Ayah, ich kürze es ab, 23, 28 kann man das gleiche nachlesen. Oder auch im weiteren Nachschauen 43, 13, Surat al-Zukhruf, Ayah 13. Das sind alles verschiedene Beispiele dafür, dass das Wort Istawa ala bedeutet emporsteigen oder erheben über. Das ist nützlich, denn wenn jemand zu dir sagt, Istawa ala bedeutet nicht, dass Allah sich über den Thron erhoben hat, dann fragst du ihn über diese anderen beiden Ayat. Fragst du ihn über die Surat al-Zukhruf und die Antwort, die wir gerade gelesen haben, und fragst du ihm, was bedeutet es dort? Und er wird dir sagen, es bedeutet sich erheben über und so weiter und so fort. Dann fragst du ihn, ja, warum bedeutet es hier erheben über und Bezug auf Allah bedeutet etwas anderes? Was wird er dir sagen? Dann wird er dir sagen müssen, ich kann nicht daran glauben, so wie es da steht. Weil ich bin davon überzeugt, dass Allah diese Eigenschaft nicht zusteht. So wird das in etwa ausdrücken müssen, auf die eine oder andere Art. Und dann sagst du ihm langsam, bitte, der Koran entscheidet, wie wir zu glauben haben und nicht dein Präglaube, den jemand dir irgendwie eingepflanzt hat. Sondern wir schauen, was Allah gesagt hat, daran glauben. Allah hat dir im Koran mehr als einer Stelle erklärt, Istawa ala bedeutet erheben über. Und dann hat er es für sich selbst verwendet, dann glaube ich ebenfalls darüber, daran, ohne eben das mit Geschaffenem gleichzusetzen, ohne nach dem Wie zu fragen und diese vier bekannten Bedingungen. Inshallah ta'ala ist diese Sache sehr klar, weil dieses Argument ist eines der stärksten Argumenten, weil wenn Allah selbst das Wort im Koran auf die eine Art und Weise verwendet hat und andere zugibt, dass es tatsächlich bedeutet, sich erheben über, wenn es aber in Bezug auf Allah verwendet wird, glaubt er etwas anderes, das zeigt, dass er nicht daran glauben will. Und nicht, dass die arabische Sprache das nicht hergibt. Die zweite Proposition war Istawa ila. Ila, haben wir gesagt, zum Beispiel in Surat al-Baqarah, Surah 2, Vers 29, dort heißt es, hierauf wandte er sich dem Himmel zu. Thumma istawa ila sama. Das heißt, hierauf wandte er sich dem Himmel zu. Das heißt, seine Absicht und sein Bestreben auf den Himmel, dass er seine Absicht und sein Bestreben auf den Himmel richtete. In der Verbindung mit und drückt es aus, dass zwei Dinge gleich sind. Wie etwa Wasser und Holz lagen auf gleichem Niveau. Das ist eine vierte Art, mit dem Wort Istawa umzugehen. Mit der Konjunktion und. Das heißt, das Wasser istawa, das Wort muss ich jetzt auf Arabisch stehen lassen, das Wasser istawa und der Bordstein. Was kann das bedeuten? Das Wasser ist so angestiegen, so bis zum Bordstein gelangt. Ja, das heißt, die lagen auf gleichem Niveau. Da kommt keiner auf die Idee und sagt jetzt, Istawa kann auch bedeuten, sich erheben, über das Wasser, über den Bordstein erhoben. Nein. Oder das Wasser ist reif geworden. Quatsch. Oder das Wasser hat sich gewandt in Richtung Bordstein. Das kommt nicht hin. Okay? Warum? Weil die Konjunktion dieses Wort näher definiert hat. In Verbindung mit Ala, und das ist das Entscheidende, tritt Istawa in keiner anderen Bedeutung als jener der Höhe auf. Von den frommen Vorfahren aber ist überliefert, dass Istawa im Sinne von Istaqarra, sich niederlassen, seinen Aufenthaltsort einnehmen, zu verstehen ist, oder, wie einige sagten, im Sinne von Sa'ada, steigen, sich erheben. Das heißt also zusammengefasst, dass über manche uns vorausgegangen rechtschaffenden Vorfahren, die haben gesagt, dass Istawa bedeutet sprachlich zweifellos Sa'ada, Sa'ada ist hochsteigen, oder wie gesagt haben, sich erheben über, und auch sagen sie bleiben, dass man dann an dieser Stelle bleibt. Aber die zutreffendste Bedeutung kommt im sich erheben auf Arabisch al-ulu oder al-istiwa oder al-su'ud zum Ausdruck. Die Bedeutung von al-istiqrar geht darüber, nämlich über den Begriff des sich erhebens hinaus. Das Wie des Sich-Erhebens aber kennen wir nicht. Sheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, Imam Malik, rahimahullah, wann ist er gestorben? Wer weiß noch? Schätzt mal. Letztes Jahr 10? Letztes Jahr 1000? Redest du von Hijri oder Miladi? Ah, ja? Nee, 179. Imam Malik gehört noch zu den Ersten, ja? Imam Malik, also 179 ist er gestorben. Er wurde gefragt, O Abu Abdullah. Abu Abdullah ist eigentlich Abu Abdullah. Abdullah ist Name, Diener Allahs, Abdullah. Aber weil man sagt Abu Abdullah, das ist im Arabischen eine Genitivkonstruktion, Und dann wird es aus Abdullah Abdillah. Okay? Abu Abdillah. Das war sein Beiname. Okay? Er sagt, jemand fragt es ihm, O Abu Abdillah, also Imam Malik. Der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Wie hat er sich erhoben? Und die Frage des Wies, haben wir gesagt, ist Verbot. Takif ist Verbot. Da sagte Imam Malik, rahimahullah ta'ala, der Begriff des sich Erhebens ist bekannt. Der Begriff des sich Erhebens ist bekannt. Wir wissen also, was mit diesem Wort sprachlich gemeint ist. Die Art und Weise ist aber unbekannt. Und in einem anderen Wortlaut heißt es, sein sich Erheben ist bekannt oder begreiflich, die Art und Weise aber ist nicht begreiflich. Der Glaube daran ist Pflicht und danach zu fragen ist eine Bid'ah, Neuerung. Imam Malik, rahimahullah, Gott bewahre ihn, möge ich seine Erbarmen, berichtete also, dass der Begriff des sich Erhebens an sich bekannt, dass wie dieses sich Erhebens jedoch unbekannt sei. Genau dasselbe sagen jene, die diesen Begriff Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Was aber die Leugner betrifft, so bestätigen sie das sich Erheben nicht. Nicht einmal, um das Wie desselben als unbekannt zu erklären. Sondern für diesen Zweifler und all jenen, die ihm gleichen, ist das sich Erheben selbst unbekannt. Es ist nicht bekannt, und wenn das sich Erheben nicht bekannt ist, dann ist es nicht erforderlich zu fragen, oder Entschuldigung, dann ist es nicht erforderlich zu sagen, die Art und Weise ist unbekannt. Also es gibt auch Leute, die versucht haben, diese Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, zu drehen. Nur das passt natürlich vorne und hinten nicht. Denn erstens, wie gesagt, zweitens, wieso, wie willst du einer Sache glauben, wenn du nicht weißt, was sie bedeutet? Das sind die Leute, wenn du sie fragst, was bedeutet es eigentlich, dass Allah Istiwa gemacht hat über seinen Thron? Dann sagt dir Allahu A'lam. Also er spielt den Gottesfürchtigen, er spielt den Vorsichtigen und er sagt nur Allah weiß. Dass er gleichzeitig dadurch sich selbst Unwissenheit zuschreibt und dass er dadurch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ihm vorwirft, dass er nicht wusste, was er liest und dass er auch nicht erklärt hat, was dieses Wort bedeutet, dessen ist er nicht bewusst, weil wenn er sich dessen bewusst wäre, würde er diese Aussage nicht treffen. Denn der Koran wurde in klarem arabischen Arab gesandt, den man verstehen kann, den der heutige Araber auch verstehen kann, denn die arabische Sprache ist bewahrt. Und wenn du sagst, niemand weiß die Bedeutung dieses Wortes außer Allah, dann hast du etwas Ungeheuerliches gesagt. Wenn du sagst, die wahre Beschaffenheit der Sache kennt niemand außer Allah. Das heißt, wie die Wirklichkeit davon ist, natürlich. Es gibt viele Sachen, die die Wirklichkeit betrifft, die nur Allah kennt ganz allein. Die Djinn, die Engel, das Paradies, die Hölle, Allah selbst, subhanahu wa ta'ala. Aber die Bedeutung der Worte, wir wissen, was diese Worte bedeuten, denn sie wurden auf Arabisch abgelegt. Manche Leute aber, und auf die spielt jetzt der Autor an, sie leugnen die Sache an sich. Sie sagen, der Alabama hat sich nicht über den Thron erhoben. Deswegen der Autor sagt ja, das, was dementiert wird, ist nicht vorhanden. Und besitzt dementsprechend auch kein Wie. So dass man sagen könnte, das Wie ist unbekannt oder bekannt. Also wenn du die Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, uminterpretierst und sagst, Imam Malik will zugeben, dass der Istiwa nicht stattgefunden hat. Und dann warum hat der Imam Malik dann gesagt, Al-Kaifu Majhul? Warum hat Imam Malik dann gesagt, die Art und Weise davon ist unbekannt, wenn du eh gar nicht daran glaubst, dass es stattgefunden hat? Deswegen leider natürlich manche Leute, es wäre besser für sie zu sagen, wir glauben nicht an das, was Imam Malik gesagt hat, als dass sie versuchen, die Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, umzuinterpretieren. Die Aussage Imam Malik ist deutlich in ihrer Bestätigung des Sich-Erhebens und darin, dass dieses Sich-Erheben selbst an sich bekannt ist und dass es eine Art und Weise aufweist. Diese Art und Weise des Erhebens aber ist uns nicht bekannt. Wir besitzen kein Wissen darüber. Darum aber bezeichnete Malik den Fragenden, der ihn über dieses Wie fragte, als Ketzer. Ein Ketzer ist jemand, der einen Irrglauben vertritt. In diesem Fall ein Mubtadi', bei spezieller Form von ein Ketzer. Denn eine Frage muss sich auf etwas beziehen, das uns bekannt ist. Wir aber kennen die Art und Weise seines Erhebens nicht. Und nicht alles, was an sich bekannt ist und dem ein Wie entspricht, dessen Wie ist uns auch bekannt. Dies wird dadurch deutlich, dass sowohl die Anhänger Maliks als auch andere überlieferten, dass Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sagte, Allah ist über dem Himmel und sein Wissen an jedem Ort. Selbst Makki, der Prediger von Qurtuba, Cordoba auf Deutsch, erwähnte dies im Kitab al-Tafsir, in welchem er einige Aussagen Maliks festhielt. Zitat Ende von Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ich konnte nicht herausfinden, wer dieser Makki von Qurtuba ist, aber unabhängig davon scheint er eine Person gewesen zu sein, die die Ansicht der Asha'ara vertritt, sonst hätte er nicht gesagt, selbst Makki, der Prediger von Qurtuba, erwähnt diese Aussage von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Der Autor sagt, das bedeutet, dass der Begriff in der arabischen Sprache bekannt ist, denn Istawa meint emporsteigen. Das Wie aber ist mittels unseres Verstandes nicht zu erfassen. Wenn es dem Verstand aber nicht möglich ist, es zu begreifen und die Offenbarung darüber nichts aussagt, dann obliegt es dem Fragenden, hier Halt zu machen. Seine an Malik gerichteten Worte aber stellen eine unzulässige Neuerung dar, denn von keinem einzigen der Gefährten, Sahaba radiallahu anhum, ist, trotz all ihren Bestrebens und obwohl der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei ihnen war, überliefert, dass er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam dergleichen gefragt hätte. Und dies deswegen, weil die Gefährten sich an Allah und dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber in geziemender Weise verhielten und es sich um einen Respekt handelt, den der Verstand nicht erfassen kann. Subhanallah. Also das ist auch eine Sache nochmal zu verinnerlichen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jahrelang, Jahrzehnte mit seinen Gefährten gelebt und hat ihm diese Ayat verlesen. Und in keiner einzigen Überlieferung kommt ein Sahabi und fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Wie dieser Eigenschaften Allahs. Warum? Weil sie verstanden haben, dass Allah gesagt hat, laysa kamithlihi shay, nichts ist ihm gleich. Und jetzt kommt ein Mubtadi' im heutigen Zeitalter oder eben nach dem Sahaba und fragt nach dem Wie. Das heißt, die Sahaba, radiallahu anhu, haben Gottesfurcht gehabt. Ein weiterer aber Grund, warum es eine Neuerung darstellt, ist, dass es sich hier um eine Eigenschaft der Ketzer handelt, denn das sind jene, die nach dem Wie fragen. Jene aber, die Uminterpretationen vornehmen, sagen, also das jetzt die erste Gruppe war, die haben nicht geglaubt, dass der Al-Abama sich über den Thron erhoben hat. Die sagen also, wenn du sie fragst, was bedeutet es, sagen sie, Allahu A'lam. Das hat man Tafwid. Das ist der Madhab des Überlassens. Die zweite Art, manche sagen, wir glauben daran, aber damit ist etwas anderes gemeint, als was da steht. Daraufhin haben sie im Wörterbuch nachgeschaut und gesehen, istawa. Es gibt ein Wort, das diesem Wort sehr, sehr ähnlich ist und sich mit einem Buchstaben unterscheidet. Und zwar der Buchstaben Lam. Also haben sie nicht gesagt istawa, sondern istaula. Das heißt, sie haben einfach vor dem letzten Buchstaben ein Lam eingefügt. Und dadurch bedeutet das Wort natürlich nicht im Koran, sondern in der Erläuterung des Koran. Und dadurch bedeutet das Wort istaula sich bemächtigen, besitzen, erobern. Das heißt, sie sagen, die Ayah bedeutet nicht, der Al-Abama hat sich über den Thron erhoben, sondern der Al-Abama hat den Thron erobert. Der Al-Abama hat den Thron eingenommen. Der Allerbarmer hat sich des Thrones bemächtigt. Diese Interpretation, was sie Ta'wil nennen, ist falsch aufgrund folgender Begründung. Die einfachste Begründung, warum ist diese Interpretation falsch? Barakallahu fik, weil das Wort, da steht Istawa, und sie haben es als Istawla übersetzt. Das heißt, sie haben einfach ein Wort ausgetauscht durch ein anderes. Und das eine Wort hat eine Bedeutung, das andere Wort eine andere Bedeutung. Und die arabische Sprache weist nirgendwo darauf hin, dass Istawa im Sinne von Istawla gemeint ist. Also kann diese Übersetzung oder diese Interpretation nicht richtig sein. Deswegen, der Autor hat es einfach anders ausgedrückt, hat gesagt, es widerspricht dem offensichtlichen Wortlaut. Und was diesem widerspricht, auf das darf nicht zugegriffen werden, außer wenn dafür ein Beweis vorliegt, und besonders dann nicht, wenn es sich um Dinge des Verborgenen handelt. Zweiter Grund, weil es eine Übereinkunft, ein Ijma' gibt unter den Salaf, dass dieses Wort Istawa bedeutet und nicht was anderes. Dieser Ijma', diese Übereinkunft zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Erstens, diejenigen, die darüber gesprochen haben, wie Imam Malik, haben es gemäß des offensichtlichen Wortlautes interpretiert. Und zweitens, alle anderen, die sich nicht darüber geäußert haben, du gehst davon aus, dass sie daran geglaubt haben, so wie es da stand. Und dass sie nicht an etwas anderes geglaubt haben, als was da steht, weil das wäre ein starker Vorwurf. Drittens, wenn du wissen willst, ob eine Aussage korrekt ist oder nicht, guckst du, was sich zwangsläufig aus dieser Aussage ergibt. Zwangsläufig. Und der Autor sagt, es ergeben sich daraus zwangsläufig falsche Bedeutungen. Erstens, der Thron war zuvor im Besitz eines anderen und Allah eroberte ihn durch Kampf, was aus seinen Worten zu schließen wäre. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ثم استوى على العرش. Hierauf erhob er sich über den Thron, beziehungsweise nach ihrer Interpretation, hierauf eroberte er den Thron. Das vorher hatte er nicht erobert. Jetzt könnte jemand sagen, Moment, langsam, hast du nicht vorhin gesagt, diese Schlussfolgerungen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, darüber sollen wir uns nicht unterhalten? Haben wir nicht vorhin gesagt, als wir gesagt haben, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى عَرْشٍ, hiernach hat sich über den Thron erhoben, da hat doch jemand dann gefragt, wie war es denn vorher? War er vorher nicht über seinen Thron? Wir sagen, da haben wir gesagt, diese Frage darfst du nicht stellen, weil diese Frage hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gar nicht behandelt. Deswegen schweigen wir über diesen Fall vorher. Wieso jetzt plötzlich wendest du diesen Fall an gegen die anderen Gruppen? Ja, aber warum darf ich jetzt plötzlich die, wenn man das jetzt sagen kann, die umgekehrte Schlussfolgerung benutzen? Weil es jetzt um die Eroberung an sich geht und nicht das Erheben. Vielleicht meinst du das Richtige, aber nicht so ganz klar ausgedrückt. Guck mal, nicht wir haben das gesagt, sondern die anderen haben das gesagt. Und wenn die anderen das gesagt haben, dann darf ich jetzt sagen, unter der Voraussetzung, unter der Annahme der Voraussetzung, dass ihr recht habt, ergibt sich aus eurer Aussage das und das. Weil ihr habt ja mir die Tür jetzt geöffnet, logisch zu denken. Durch die Logik habt ihr gesagt, Istawa muss Istawla bedeuten. Jetzt darf ich wenigstens mit deinen Spielregeln weitermachen, oder nicht? Oder gelten deine Spielregeln nur für dich? Das macht keinen Sinn. Also du hast Spielregeln aufgestellt, jetzt will ich gemäß deinen Spielregeln den Koran an. Erläutern. Und wenn sich was Falsches daraus ergibt, dann sind deine Spielregeln falsch. Und wenn deine Spielregeln falsch ist, ist auch deine Interpretation von Istawa als Istawla auch falsch. Deswegen, wenn man mit jemandem diskutiert und er stellt eine Behauptung auf, kannst du zu ihm sagen, okay, gehen wir davon aus, dass deine Behauptung richtig ist und jetzt fangen wir an zu diskutieren aufgrund deiner Behauptung, um ihm zu zeigen, dass er falsch liegt. Wie damals Ibrahim a.s., als er in Surat al-An'am heißt es, dass er die Sonne sah, Entschuldigung, erstmal einen Stern sah und sagte, ja, das ist mein Gott, das ist mein Herr, Hadha Rabbi. Als er untergegangen ist, sagt er, ich mag nicht diejenigen, die untergehen. Weil die waren Götzen, die ja sein Volk. Die dachten, diese Planeten sind die Götter. Er sagt, ich will keinen Gott, der einmal da ist, einmal weggeht, wenn ich ihn brauche. Und dann kam der Mond, er sagt, Hada Rabbi. Er sagt, das ist mein Gott. Als er weggeht, er sagt, wenn mein Herr mich nicht auf den richtigen Weg leitet, werde ich einen zu den Irrgehenden gehören. Ibrahim war ein Muwahhid. Ibrahim war niemals Mushrik. Allah sagte, wa ma kana min al-mushrikeen, er war niemals ein Götzendiener. Aber das nennt man, das macht man Diskussionswillen mit einer anderen. Dann als die Sonne aufgeht, sagt er, Hada Rabbi, Hada Akbar, das ist mein Gott. Das ist viel größer. Und heute wissen wir, subhanallah, es gibt viel größere Planeten noch als die Sonne, die wir haben. Allein der Raum, in dem sich die Sonne befindet, muss größer sein, oder nicht? Und wie gesagt, als sie untergegangen ist, war der Beweis erbracht, dass sie auf dem falschen Weg sind. Denn du könntest ja weitermachen, immer einen größeren Gott dann. Das ist mein Gott? Nee, doch nicht. Das ist mein Gott? Nee, ja. Was ist das? Wechselst du deinen Gott pro Tag mehrmals oder wie? Ja? Also Gott ist einer, der wechselt sich nicht von Planet zu Planet. Wenn du einen größeren siehst, sagst du, ach, nee, der war's. Nee, der war's. Das macht keinen Sinn. Deswegen, zweite Schlussfolgerung. Wenn wir uns an die Bedeutung sich bemächtigen halten, dann wäre es zulässig zu sagen, Allah habe sich der Erde bemächtigt, niemand aber je hat dergleichen gesagt. Warum? Die Bedeutung von Istawa bedeutet sich erheben über, sprachlich gesehen. Sie sagen, es bedeutet bemächtigen. Zweifellos ist Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der die Macht hat über die gesamte Erde. Jetzt fragst du denjenigen, der den Ash'ari zum Beispiel, der diesen Glauben vertritt, fragst du ihn, wenn istawa istawla bedeutet, darf ich sagen, Allahu istawa ala al-ard, sagt er, a'udhu billah, sagt man nicht. Subhanallah. Wieso darf ich jetzt nicht sagen, Allah istawa über die Erde? Warum nicht? Nach deiner Interpretation bedeutet es doch, hat die Erde erobert, eingenommen. Aber da sagt er, nein, das geht nicht. Das darf man nicht sagen. Wenn man das nicht sagen darf, weil er jetzt nämlich darunter versteht, Allah hat sich über die Erde erhoben. Das versteht er jetzt darunter. Man wäre ja irgendwo zwischen Himmel und Erde. Das sagt er, nein, darf man nicht sagen. Wieso darf man nicht sagen? Entweder das Wort bedeutet sich bemächtigen oder es bedeutet sich erheben. Aber benutzt das Wort nicht einmal. Wenn du in einer Krise bist, benutzt du es. Anders als die arabische Sprache es hergibt. Und wenn du aus der Krise draußen bist, dann müssen wir uns wieder an die normalen arabischen Regeln halten. Das zeigt, dass du keine gerade Linie hast bei der Interpretation des Koran al-Kerim. Drittens, diese Behauptung widerspricht der arabischen Sprache, denn der Begriff Istawa tritt nirgends in der Bedeutung von Istawla auf. Allahu Akbar. Die frommen Vorfahren bestätigen einmütig die Bedeutung des sich Erhebens ohne Entstellung des Wortlautes, ohne die Bedeutung selbst zu leugnen, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne es zu vergleichen. Es handelt sich um ein tatsächliches Erheben, das heißt, um ein Emporsteigen in einer Weise, die der Vollkommenheit und Erhabenheit Allahs subhanahu wa ta'ala entspricht. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und machen inshallah 5 Minuten weiter. Und jazakum Allahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, machen weiter mit dem 7. Unterkapitel. Und zwar geht es um die Eigenschaft des Herabkommens auf Arabisch Nuzul. Nuzul kommt vom arabischen Verb Nazala. Nazala heißt hinuntersteigen, herabsteigen, runterkommen. Und das hängt natürlich zusammen mit der Thematik, in der wir uns gerade befinden, denn wir haben über die Hoheit Allahs gesprochen und über die Gegenwart, dann die Nähe Allahs, dann, dass er sich über den Thron erhoben hat. Und jetzt geht es um die Eigenschaft, die gegenteilige, kann man sagen, in Anführungsstrichen, die gegenteilige Eigenschaft von dem sich erheben, ist das Hinunterkommen. Das Herabkommen ist eine Eigenschaft des Handelns. As-Sifat al-Fi'liya. Sie ist eine Eigenschaft Allahs, die durch Konsens und durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt wird. Hier hat der Autor den Koran nicht erwähnt, da es offensichtlich im Koran dafür keinen Beweis gibt, aber brauchen wir auch nicht, denn solange die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf hinweist, ist es ja vollkommen ausreichend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in dem berühmten Hadith, er sagte, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Unser Herr gesegnet und erhaben ist er, steigt jede Nacht zum untersten Himmel der Erde herab, wo er während des letzten Drittels der Nacht verweilt, und er spricht, من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني من يستغفرني فأغفر له. Wer ruft mich, so dass ich ihm antworte? Wer bittet mich, so dass ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Vergebung, so dass ich ihm vergebe? Imam al-Darimi, rahimahullah ta'ala, einer der Hadith-Sammler und Gelehrten der Ahl-Sunnah al-Jama'ah und sich auch für die Aqidah der Ahl-Sunnah besonders eingesetzt hat, sagte in einer Entgegnung auf Bishr al-Marisi, Bishr al-Marisi war ein Verfechter derjenigen, die die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala nicht an sie geglaubt haben, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran gesagt und der Propheten der Sunnah. Dieser hatte zu ihm gesagt, dieser, also noch einmal, Imam al-Darimi, rahimahullah, wie ein Imam Samsam, Hadith wie Tirmidhi, Bukhari, Muslim und so weiter, sagte in seiner Entgegnung auf Bishr al-Marisi wertvolle Worte. Dieser hatte zu ihm gesagt, der Gegner behauptete auch, hinsichtlich der Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Allah, der jede Nacht zum Himmel der Erde herabsteigt, wo er das letzte Drittel der Nacht verweilt und spricht, gibt es jemanden, der Vergebung sucht, gibt es jemanden, der bereut, jemanden, der bittet, bedeutet, dass Allah nicht selbst herabsteigt, sondern sein Befehl und seine Barmherzigkeit steigen herab und er befindet sich auf dem Thron und an jedem Ort ohne Ende, denn er ist der Lebendige, der Beständige und beständig ist der, der nicht vergeht. Also, er hat uminterpretiert, wenn man das freundlich ausdrücken kann, gesagt, nicht der Herr selbst steigt hinab, sondern sein Befehl und seine Barmherzigkeit. Und andere sagen, die Engel Allahs. Das ist natürlich nicht das, was Allah gesagt hat, erkennt jeder. Und sie sagen, damit ist es aber gemeint. In diesem Moment musst du mal aufpassen, musst deinen Kopf jetzt einschalten und sagen, was ist dein Beweis dafür? Wie kommst du darauf? Und er wird dir sagen, es kann nicht sein, dass Allah im letzten Drittel herabsteigt, und wenn er hinabsteigt, dann ist das. Er kommt mit logischen Schlussfolgerungen. Und da musst du ihm sagen, langsam, du vergleichst hier Allah mit seiner Schöpfung. Und das darfst du nicht. Und der Prophet hat das so und so und so gesagt. Und du musst das glauben, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Weil deine logischen Schlussfolgerungen können falsch sein. Aber das, was der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, kann niemals falsch sein. Imam al-Darimi, rahimahullah ta'ala, sagte, also das heißt als Antwort auf diese Behauptung, diesem Gegner wird Folgendes erwidert. Dies ist ein Beweis, den auch Frauen oder Kinder oder der keinerlei Argumente oder dessen Lehre keinerlei Beweis hat, vorbringen kann. Also er will sagen, dass die Worte, die dieser Bishr al-Marisi sagt, das zu entkräften, diesen Beweis, den kennen sogar Frauen und Kinder. Denn die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala kommt jede Stunde, jederzeit und in jedem Moment herab. Denkst du, es gibt einen Augenblick auf der Erde, den wir verbringen können, ohne den Befehl Allahs. Und das, wenn ohne den Befehl Allahs heißt, gibt es irgendwas, was in dieser Welt funktioniert, ohne dass Allah es angeordnet hat? Alles unterliegt dem Willen Allahs. Gibt es einen Augenblick, in dem du auskommst ohne der Barmherzigkeit Allahs? Es gibt keinen Moment, wo du ohne der Barmherzigkeit Allahs auskommen kannst. Deswegen, wer sagt, Allahs Befehl kommt im letzten Drittel der Nacht herab, und Allahs Barmherzigkeit kommt im letzten Drittel der Nacht herab, der will dir, als würde er dir sagen, dieser Hadith ist nichts Besonderes. Und das passiert auch den ganzen Tag. Was ist in deinem letzten Nacht, Drittel Nacht des Besonderes? Warum sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Nacht unter Ausschluss des Tages für sein Herabkommen festlegen und genau die Hälfte der Nacht oder die Zeit vor Tagesanbruch dafür ansetzen? Rufen etwa sein Befehl und seine Barmherzigkeit die Diener dazu auf, Vergebung zu erbitten? Und beschließen der Befehl und die Barmherzigkeit zu sprechen und zu sagen, gibt es einen Rufenden, sodass ich ihn anrufe? Die Barmherzigkeit spricht, oder wie soll man sich das vorstellen? Barmherzigkeit, eine Eigenschaft Allahs. Gibt es einen, der Vergebung sucht, sodass ich ihm vergebe? Soll das die Barmherzigkeit sprechen? Das sind Worte Allahs, subhanahu wa ta'ala. Gibt es einen Bittenden, sodass ich ihm gebe? Der Befehl Allahs sagt sowas. Wenn du also beschließt, dass deine Lehre es dir aufnötigt, zu behaupten, es seien die Barmherzigkeit und der Befehl, die mit ihren Worten zur Erhörung und Vergebung aufrufen ohne Allah, dann ist das selbst für die Schwachköpfigen unmöglich, wie aber dann für die Verständigen, das heißt, an sowas zu glauben. Ihr wisst dies, aber ihr beharrt hartnäckig auf eurer Meinung. Und das ist natürlich eine bekannte Eigenschaft der Ahlul Bid'ah, dass sie festhalten an ihren Argumenten, weil der Mensch leider manchmal wird überheblich und will nicht zugeben, dass er falsch lag. Das Zitat ist zu Ende von Imam, Ad-Darimi. Die frommen Vorfahren bestätigen einmütig das Herabkommen Allahs, das seiner Vollkommenheit entspricht, und ebenso die übrigen Eigenschaften des Handelns, wie das Kommen, den Zorn, die Abscheu oder die Liebe. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kommen Eigenschaften und Namen zu, die er in seinem Buch einmal umfassend, das andere Mal ausführlich erwähnt. Und ebenso erwähnte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Namen und Eigenschaften Allahs. Und im Koran Karim finden wir natürlich zahlreiche Stellen, wo Allah azza wa jal über die Namen und Eigenschaften spricht, wie zum Beispiel am Ende von Surat Al-Hashr. Wenn wir jetzt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam näher betrachten, indem er gesagt hat, unser Herr, der Segensreiche und Erhabene, steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel ab. So haben wir verschiedene Menschen, wie sie damit umgehen. Der eine Weg ist der Weg derer, die den Wortlaut verändern. Sie bekräftigen Bedeutungen, die weder Allah noch sein Gesandter beabsichtigt. Wie könnte das aussehen? Naja, sie sagen nicht, unser Herr steigt hinab, sondern der Befehl unseres Herrn steigt hinab. Und das habe ich euch darauf hingewiesen, dass in manchen Koran-Übersetzungen in der deutschen Sprache das auch so vorkommt in der Aya, in Surat Al-Fajr, wo Allah sagte, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dort steht in manchen Übersetzungen, nicht dein Herr wird kommen oder dein Herr erscheint und die Engel Reihe um Reihe, sondern der Befehl deines Herrn erscheint oder wird kommen. Das ist eine Form von Verfälschung, von Tahrif. Die zweite Art, wie man damit umgehen kann, ist es, dem Weg derer, die jegliche Bedeutung zurückweisen. Sie sprechen dem Text die beabsichtigte Bedeutung ab und weisen ihm keinerlei Bedeutung zu. Wenn du sie fragst, was bedeutet es denn, dass unser Herr im letzten Drittel nach absteigt, sagen sie was? Allah. Aber Achi, was hat der Prophet dann gesagt? Allahu Akbar. Ja, was habe ich davon, was er gesagt hat? Nichts. Du musst einfach nur daran glauben, nicht wissen, was dahinter steckt. Die dritte Art ist, dem Weg derer zu folgen, die Allahs Eigenschaften mit Geschaffenem gleichsetzen, Gott bewahre. Sie bestätigen die Eigenschaften, indem sie diese mit jenen des Erschaffenen gleichsetzen. Das heißt, Allah, sie sagen, Allah steigt hinab, genauso wie ein Mensch von seiner Leiter hinabsteigt. Und sie sagen diese Sache, auch wir glauben nicht daran. Der vierte Weg ist der Weg der Ahle Sunnah und Jama'ah, ist der Weg der Mitte, denn sie bestätigen die Bedeutungen, nehmen jedoch Abstand davon, Art und Weise zu bestimmen. Guck mal, Allah sagt subhanahu wa ta'ala im Koran, Surat Sad, Surat 38, Vers 29, Kitabun, ein gesegnetes Buch, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, damit sie, das heißt die Menschen, über seine Ayat nachdenken, nachsinnen. Und das Edelste im Koran, liebe Geschwister, sind die Ayat über Allah selbst. Und genau den Teil sagst du mir, genau über den Teil sagen sie dir, darfst du nicht darüber nachsinnen. Weil wenn du sie fragst, was bedeutet das, sagen sie, Allahu A'lam. Dann gehen wir über zum achten Unterkapitel des 25. Kapitels. Und zwar geht es um Al-Mahabba. Al-Mahabba, die Liebe. Die Liebe ist eine, ist die Liebe eine Eigenschaft des Handelns oder eine Eigenschaft des Wesens? Also ist sie aufgrund einer Handlung, zeigt sie sich aufgrund einer Handlung Allah subhanahu wa ta'ala, die seine Liebe zu seinen Geschöpfen, oder ist sie für jeden immer da? Handlung, okay? Zeigt. Und jetzt auch hier müssen wir wieder vorsichtig sein. Dass sich aus der Liebe Allahs ergibt, dass er dir vergibt, dass er dich gut behandelt, dass er dir Sachen schenkt und so weiter und so fort, das sind Folgerungen. Das Ergebnis seiner Liebe. Aber die Eigenschaft an sich, wir glauben trotzdem an sie, so wie Allah es erwähnt hat. Also, der Autor sagt, dieser Begriff weist auf mehrere Eigenschaften des Handelns hin und ist zu jeder Zeit mit seinem Willen und seiner Macht verbunden. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals aufgehört, durch sein Handeln beschrieben zu werden, in dem Sinne, dass die Art der Handlung seit Ewigkeit existiert. Aber die einzelnen Ausprägungen derselben neu ist. Nochmal. Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals aufgehört, durch sein Handeln beschrieben zu werden. In dem Sinne, dass die Art der Handlung seit Ewigkeit existierend, die einzelne Ausprägung derselben neu ist. Das heißt, die Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt und verabscheut, im Gegenteil dazu, ist eine Eigenschaft, die Allah schon immer hatte. Sie tritt nicht an sich neu auf, wenn er jemanden liebt. Aber die Ausprägung dieser Eigenschaft, das heißt, dass diese Eigenschaft sich zeigt bei den Menschen, sie zeigt sich natürlich, wenn die dementsprechende Ursache gegeben ist. Einer macht was Gutes, dann er bekommt die Liebe Allahs zu spüren. Einer macht was Schlechtes, er bekommt eventuell die Abscheu Allah subhanahu wa ta'ala zu spüren. Aber die Eigenschaft, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt und verabscheut, diese Eigenschaft in ihrem ursprünglichen Sinne war schon immer vorhanden. Das ist eine Antwort auf manche Leute, die folgendes Problem gestellt haben. Sie haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn seine Eigenschaften ewig sind, wie kann die Liebe ewig sein, wenn er doch nur den Menschen liebt, wenn er etwas Gutes macht? Und wenn er ihn nicht liebt, wenn der Mensch nichts Gutes macht, dann liebt er ihn doch nicht. Also ist es offensichtlich eine Eigenschaft, die mal auftaucht und mal untertaucht. In diesem Sinne, ja, die taucht auf, passt gut, aber sie ist da, ne? Die taucht auf und taucht unter. Okay? Aber sie haben daraus geschlussfolgert, dass sie nicht da ist und manchmal da ist. Also, dass es keine ewige Eigenschaft ist. Und sie gehen dann noch einen Schritt und sagen, also muss diese Eigenschaft erschaffen sein. Weil sie ja manchmal da ist und manchmal weg ist. Und wenn sie erschaffen ist, dann ist die Eigenschaft Allahs erschaffen, Gott bewahre. Und das ist letztendlich Kufr. Ihr seht, der Verstand kann einen in eine ganz falsche Richtung treiben. Und deswegen hat der Autor darauf hingewiesen, gesagt, diese Eigenschaft, diese Art der Handlung, die Eigenschaft, dass Allah SWT liebt, diese Eigenschaft ist schon immer da. Nur wem liebt er? Wen liebt er? Diejenigen, die es verdienen. Und diejenigen, die es nicht verdienen, die liebt er nicht. Aber diese Eigenschaft hat er schon immer, subhanahu wa ta'ala, nur die einzelne Ausprägung davon, sie zeigt sich, sobald die Ursache dafür gegeben ist. Wallahu a'lam. Der Autor sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat niemals aufgehört zu tun, was er will. Und er wird niemals aufhören zu tun, was er will. Seine Taten eignen sich nach und nach, gemäß seiner Weisheit und seinem Willen, haben wir uns mit dem sich erheben und dem Herabkommen beschäftigt, so nun mit der Liebe Allahs. Die Liebe gehört zu jenen Eigenschaften, die Koran, Sunna und der Konsens der Muslime bestätigen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Und ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, das heißt der Murtad wird die Religion verlässt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben. Fertig. Der Sunni sagt, ich schaue, was Allah gesagt. Allah hat sich die Liebe in diese Ayah zugeschrieben, also glaube ich schon, fertig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte am Tag von Khaybar. Khaybar ist eine Ortschaft in der arabischen Halbinsel, nicht weit weg von Medina, in dem sich Juden aufgehalten haben. Und am Tag der Eroberung und Befreiung von Khaybar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Wahrlich, morgen werde ich dieses Banner einem Mann übergeben, eine Flagge, eine Fahne, die der Heeresführer in der Hand hat, weil er ist derjenige, der das Sagen hat über die Armee. Morgen werde ich dieses Banner einem Mann übergeben, durch dessen Hände Allah den Sieg bringen wird. Einem Mann, der Allah und seinen Gesandten liebt und den Allah und sein Gesandter lieben. Taban, die Sahaba haben dann diskutiert, wer ist derjenige wohl und wer weiß, wem hat er dann die Flagge, den Banner gegeben? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Guck mal, subhanallah, nicht nur, natürlich das ist das Größere an der Sache und hängt auch zusammen, aber auf der einen Seite, er hat mitgeteilt, dass Allah und sein Gesandter ihn lieben, natürlich hat er dadurch die Liebe Allah zugeschrieben, und das ist, was wir eigentlich beweisen wollen für unser Aqidah-Thema, aber subhanallah, er hat auch uns mitgeteilt, dass das Herz von Ali radiallahu ta'ala anhu rein ist, er hat ihn sozusagen selig gesprochen, in dem Sinne, dass er uns gesagt hat, was im Innersten seines Herzens vorgeht. Und das kann nur derjenige wissen, der alles weiß, der weiß, was in den Brüsten ist. Und auch wusste er, subhanahu wa ta'ala, dass Allah azza wa jal, er wusste, dass Ali ibn Abi Talib Khaybar erobern wird am Folgetag, subhanallah. Yani die Leute, die das gehört haben, und nächsten Tag tatsächlich Khaybar wird befreit und erobert, yani wie werden sie mitgemacht haben? Also sie wissen, morgen, inshallah ta'ala, wird Khaybar befreit werden. Wer macht da nicht mit? Ja? Aber kann ja sein, du gehst trotzdem drauf. Ich weiß ja nicht, dass du ein Leben, wenn du rauskommst. Aber du bist Sieger auf jeden Fall. Entweder bist du Märtyrer oder du kriegst etwas vom Kuchen ab. Die Salaf, die frommen Vorfahren, bestätigten allesamt die Liebe Allahs. Und darum muss diese Eigenschaft als Wahrheit ohne Entstellung, Tahrif, Leugnung der Bedeutung, Ta'tif, genau, oder Vergleich, Tamthil, bekräftigt werden. denn er subhanahu wa ta'ala liebt und er wird geliebt. Der Erhabene sagte, subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah. Auch hier, subhanallah, ist deutlich, dass die Liebe Allahs als Voraussetzung hat, dass du ihn liebst, subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jalla zu lieben, zeigt sich, liebe Geschwister, in dem, was man sagt und in dem, was man tut und auch in dem, was man mit dem Herzen natürlich tut und sagt. Wenn jemand alles, was Allah über sich selbst an Narben-Eigenschaften erwähnt hat, akzeptiert, so wie es ist, ist ein Zeichen der Liebe zu Allah. Aber die Ayah sagt klar und deutlich, der größte Beweis ist, dass du einfach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst. Und subhanallah, wenn jemand genau das sagt, was der Prophet an sein Herr gesagt haben, kann er dann falsch liegen? Wenn jemand was anderes sagt, als was Allah und sein Gesandter gesagt haben, hat er dann Allah und seinem Gesandten, ist er ihnen den Bocken gefolgt? Oder ist er eher dem gefolgt, was er geglaubt hat? Subhanallah, die Sache ist sehr, sehr, sehr deutlich, aber leider gibt es Menschen, die andere in die Irre führen in Bezug auf dieses Thema und auf den falschen Weg leiten. Möge Allah uns davor bewahren. Somit ist die Liebe, wie die Aya zeigt, wechselseitig. Und sie wird darum als Aya der Liebe bezeichnet. Denn sie wurde auf ein Volk herabgesandt, das von sich sagte, das ist Allah Liebe, und so machte Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers zu einem Maßstab für die Liebe zu ihm. Wenn sie wahrhaftig seien, so sollten sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen. So wurde dieser Vers zu einer Prüfung für die muslimische Gemeinschaft. Hinsichtlich der Liebe unterscheidet man drei Gruppen unter den Menschen. Erste Gruppe, jene Gruppe, die sagt, dass Allah liebt und geliebt wird. Das ist offensichtlich das, woran wir glauben, richtig? Dass Allah liebt und auch geliebt wird. Die zweite Gruppe, die beides ablehnt. Und die dritte Gruppe, Allah werde geliebt, aber er selbst liebt nicht. Und die Wahrheit ist natürlich zweifelhaft die erste, weil der Koran deutlich darauf hingewiesen hat, wie wir gesehen haben, Sura 5, Vers 4 und 50. Was meint ihr, warum gab es Leute im Laufe der Geschichte, die gesagt haben, Allah liebt nicht? Die Frage ist nicht kompliziert, weil es immer das gleiche Thema. Ja, sag mal weiter. Ganz genau. Die haben gesagt, ich sage das gleiche, was der Autor gesagt hat. Sie haben gesagt, Liebe gibt es zwischen Mann und Frau, Liebe gibt es zwischen Mutter und Kind und so weiter und so fort. Und diese Art von Liebe ist eine menschliche Liebe und so können wir diese Liebe Allah subhanahu wa ta'ala nicht zuschreiben. Und subhanallah, die Liebe unter den Geschöpfen ist schon unterschiedlich. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist anders als die Liebe zwischen einem selbst und seinem eigenen Bruder oder seiner eigenen Schwester oder das eigene Kind. Sogar die Liebe zwischen dir und deinem Haustier. Manche haben eine Katze. Hunde darf man nicht haben. Aber manche haben Katzen oder vielleicht haben sie ein Kamel oder ein Pferd. Okay? Und sie lieben dieses Tier. Und die Liebe ist die Liebe zu dem Tier so wie die Liebe zu seiner eigenen Frau? Nein. Und deswegen, wenn das für Geschöpfe gilt, dass die Liebe unterschiedlich ist, warum sagst du dann nicht einfach, die Liebe zu Allah ist auch ganz anders. Die zeigt sich, indem man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt. Indem man den Koran liest. Ja, subhanallah, die Sache ist eigentlich nicht kompliziert. Gucken wir, was der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam. Also nicht nur gibt es Liebe zwischen den Menschen und Lebewesen, sondern es gibt auch Liebe zwischen den Menschen und Dingen, die kein Lebewesen sind. Und zwar einmal war der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Berg Uhud. Und was sagte er? Er sagte, das ist Uhud, ein Berg, den wir lieben und der uns liebt. Auf Arabisch, هذا أحد جبر يحبنا ونحبه. Wenn das also gilt für unbelebtes Wesen, dann, wie heißt es, zwischen unbelebten Wesen, das ist auch eine Sache, die der Mensch nicht verstehen kann. Wollt ihr dann auch diese Liebe anders interpretieren? Subhanallah. Diejenigen Menschen, die meinen, dass Allah geliebt wird, aber selbst nicht liebt, sagen, die Liebe des Menschen zu seinem Herrn ist nicht zu leugnen. Dass der Mensch seinen Herrn liebt, das ist nicht zu leugnen. Dass aber Allah seine Diener liebt, ist nicht anzuerkennen, denn dies ist ein Ausdruck von Schwäche und Weichheit. Und darüber ist Allah erhaben. Subhanallah. Diesen Leuten sagen wir, wenn ihr nicht wollt, dass Allah euch liebt, ist kein Problem. Aber bitte, lasst die Liebe Allahs für uns weiterhin bestehen. Wir sehen das als eine Art Vollkommenheit. Wenn ihr es als eine Art Schwäche seht, dann bittet Allah darum, dass er euch nicht liebt. Und wir bitten Allah darum, dass er uns liebt. Das ist die Meinung der Asha'ira. Oder die Asha'ariya. Und sie ist falsch, denn Allah selbst hat die Eigenschaft der Liebe für sich selbst bestätigt. Und es ist bekannt, dass bei Vorhandensein eines Offenbarungstextes Analogien und Erwägungen nicht zum Tragen kommen. Das heißt also, wenn wir ein Thema haben, wo wir beide miteinander streiten, der eine sagt, Allah liebt, der andere sagt, Allah liebt nicht. Und wir haben einen Text im Koran, der sagt, Allah liebt, sehr wohl. Dann ist das unser Entscheidungskriterium. Dann ist das der Richter. Das ist der Richter. Und nicht deine Überzeugung ist der Richter und dann stülpst du sie über die Ayah im Koran. Nein. Das ist kein Islam. Das ist keine Gottergebene. Gottergebene heißt, du nimmst die Ayah, wie sie steht. Und sie urteilt zwischen uns beiden. Und niemand sonst. Allah sagt, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und tut Gutes, Allah liebt die Gutes Tuende. Machen wir an dieser Stelle auch wieder ein paar Minuten Pause. Barakallahu fikum. Und dann bis gleich. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, wir kommen zum 9. Unterkapitel. Jetzt kommen wir zu ein paar Eigenschaften, die in der Regel kein größeres Problem darstellen. Weil, ihr könnt euch erinnern, wir haben von zwei verschiedenen Arten von Eigenschaften gesprochen. Und zwar, wenn wir von den Wesenseigenschaften Allahs geredet haben, haben wir gesagt, es gibt welche beiden Eigenschaften? Fa'liya sind die Handlungseigenschaften. Aber ich meine die Eigenschaften seines Wesens. Ach so, konkret und nicht konkret. Genau, konkret und abstrakt. Aber es ist auch nicht wichtig, hauptsache man versteht, was dahinter steckt. Auf Arabisch konkret war Khabari und nicht konkret oder abstrakt war Ma'nawi. Okay? Und jetzt, die Frage ist jetzt beim nächsten Kapitel, das heißt das Wissen, Al-Ilm. Ist das Wissen eine konkrete oder eine abstrakte? Eine abstrakte Eigenschaft. Also Sufa Ma'nawiya. Und das Problem mit den anderen Sekten haben wir hauptsächlich bei den konkreten Eigenschaften und nicht bei den abstrakten. Obwohl für beides gilt genau das Gleiche. Ja. Aber komischerweise ist es halt so, dass man sich vom Wissen kein Bild machen kann. Ne? Deswegen hat das weniger Probleme dargestellt, als wenn man zum Beispiel von vom Angesicht Allahs spricht, subhanahu wa ta'ala. Weil das man sich bildlich bei einem Menschen vorstellen kann, sein Wissen eher nicht. Okay? Und deswegen hat das eine Problem dargestellt, das andere nicht. Aber die Behandlung von beiden ist das gleiche, weil bei beiden musst du alle vier Bedingungen erfüllen, wenn du daran richtig glauben möchtest. Und es gibt keinen Grund, zwischen diesen beiden Dingen zu unterscheiden. Der Autor sagt, wir haben bereits über die Eigenschaft des Lebens hingewiesen, die zu den Wesenseigenschaften gehört, Sifat al-Dhat, und ebenso auf die Eigenschaft des Wissens. Er, subhanahu wa ta'ala, sagte, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Diese Eier alleine genügt uns schon an Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala Wissen hat. Und dass dieses Wissen nicht nur irgendein Wissen ist, sondern es so viel ist, dass wir es nicht erfassen können. Wir mit unserem gesamten Wissen, alles was der Mensch an Wissen hat, kann er niemals das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala erfassen oder ihn damit erfassen. Also sein Wissen ist mehr als das Wissen, was wir haben. Und dafür gibt es natürlich noch viele andere Ayat aus dem Koran, Al-Karim, die wir überspringen können, weil sie sagen eigentlich alle das Gleiche aus. Aber vielleicht, ihr wisst ja, liebe Geschwister, wenn man, yani der Koran Karim hat gesprochen von Ayat Bayyinat. Das heißt, die Ayat Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht nur Ayat, dass eine Ayat ist, was auf Arabisch? Ein Zeichen. Auf was weist dieses Zeichen? Wie ein Schild. Auf was zeigt dieses Schild hin? Auf La ilaha illallah. Jede Ayah ist ein Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, diese Ayah Allahs, die ein klares Zeichen, ist nicht nur eine Ayah, ein Zeichen, sondern so ein klares Zeichen. Bayyina. Ich nehme ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala Wissen hat, das hat uns Allah mitgeteilt. Aber er hat uns subhanahu wa ta'ala auch noch klar gemacht im Koran oder in der Sunna, wie wir es gleich sehen werden, was das überhaupt bedeutet, dass er alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Und der Iman eines gläubigen Menschen wird genau dadurch stark. Natürlich kannst du verinnerlichen und dir überlegen, was bedeutet, dass Allah alles weiß. Aber wenn dir jemand Beispiele jetzt bringt, um das zu verdeutlichen, dadurch wird dein Iman noch stärker. Wie Allah sagte, sinngemäß im Koran erstmal sagt er subhanahu wa ta'ala, وَعِنْدَهُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, bei ihm sind die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt es außer ihm. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Es gibt kein Blatt, das herabfällt. Es gibt kein Blatt, das herabfällt. Du guckst die Bäume auf. Egal, es gibt kein Blatt davon, das abfällt, ohne dass er davon keine Kenntnis, ohne dass er davon Kenntnis hätte. Subhanahu wa ta'ala. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Und es gibt kein einziges Korn, das sich in den Dunkelheiten der Erde befindet und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet werden. Und wer sich diese Sache klar macht, subhanallah, einmal am Strand ist und sieht, jeder Sandkorn, Allah azzajal, hat Wissen darüber und über jedes einzelne Sandkorn steht in einem deutlichen Buch geschrieben, wo es sich befindet und wo es sein wird, wo es herkommt, wie es sich bewegt und so weiter und so fort. Wer das verstanden hat und wer darüber nachdenkt, der wird der Iman automatisch viel stärker, als wenn er nur sagt, ich glaube, Allah weiß alles. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns in einer, israelitischen Geschichte. Und zwar, die allerdings authentisch ist, weil der Prophet uns berichtet sallallahu alaihi wasallam. Dort heißt es, dass Musa alaihi wasallam hat ja sich mit einem anderen Mann getroffen, wie heißt der Mann? Ja, Al-Khidr oder Al-Khatir. Zwei Aussprachen. Und dieser andere Mann, alayhi salam, als wir im Tafsir darüber gesprochen haben, haben wir gesagt, dass er richtigerweise ein Prophet ist. Manche Gelehrte sagen, er war kein Prophet, aber wie gesagt, richtigerweise ist er ein Prophet. Aber unabhängig davon, in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt es über diese Begebenheit, فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِي As-Safina. Da kam ein Vogel und setzte sich auf die Kante des Bootes. Ihr wisst ja, sie sind ja auf dieses eine Boot zusammengegangen und später hat Al-Khadir alayhi salam das Boot, hat ein Loch ins Boot gemacht, hat es leicht verunstaltet, damit eben das gesamte Schiff dadurch gerettet wird. Und während sie aber auf der Reise war, da kam ein Vogel und setzte sich auf die Kante des Bootes. Er pickte ein oder zweimal mit seinem Schnabel ins Wasser. Also wer noch nicht am Meer war, der sollte einmal ins Meer gehen, damit er sieht, was es bedeutet, wenn ein Vogel ein, zweimal ins Meer pickt. Da sagte Al-Khadir a.s. O Moses, dein und mein Wissen verringern das Wissen Allahs so wie das Picken dieses Vogels im Meer. In einer anderen Überlieferung, also damit also ausgedrückt werden, es verringert es gar nicht. Ja? Weil in einer anderen Überlieferung wird erklärt, heißt sinngemäß, das Verhältnis deines Wissens und mein Wissen im Vergleich zum Wissen Allahs ist so ähnlich wie dieser Vogel, der ein, zweimal ins Meer gepickt hat. Das heißt, der Vogel, das Wissen, wie viel hat er Wissen? Wie viel Wasser hat er bekommen? Nein, wie viel Wissen hat er bekommen? Nicht. Das ist dein Wissen im Vergleich zum Wissen Allahs subhanahu wa ta'ala. Eine Sache, die ist unvorstellbar. Kann man sich nicht vorstellen. Der Mensch, wie er denkt, dass er jetzt die 46 Chromosomen, sagt man, entziffert hat, aufgeschlüsselt hat. Und er denkt jetzt, er hat so viel Wissen. Und weil er in tieferen Erdschichten nachschaut und er sieht, welche Fische wann gelebt haben und welche Tiere wann gelebt haben und weiß nicht was. Und dann denkt er, kann Schlussfolgerungen machen. Subhanallah al-Azim. Das alles ist ein Tropfen aus dem Meer. Und Allah anem, wie groß das Meer. Ihr wisst, das Meer macht ungefähr 3/4 der Erde aus. Ja, es gibt ungefähr 1/4 Land und 3/4 auch noch Wasser. Subhanallah al-Azim. Das, damit der Mensch nicht überheblich wird und damit er weiß, was es bedeutet, wenn man sagt, Allah weiß alles. Subhanahu wa ta'ala. طيب, da gehen wir zum nächsten Eigenschaft über. Al-Hakim, der Allweise. Auch hier handelt es sich um eine, was? Eine Eigenschaft des Handelns oder eine Eigenschaft seines Wesens? Kannst du dir einfach die Frage stellen, bezeichnet man ihn als Weise nur, wenn er bestimmte Sachen tut, oder ist er immer Weise, subhanahu wa ta'ala? Immer, ne? Also seine Eigenschaft seines Wesens, subhanahu wa ta'ala. Natürlich wird seine Handlungen auch als weise bezeichnet, zweifellos. Der Beweis, dafür, den gibt es so oft im Koran Karim, Al-Hakim, der kommt zahlreich vor. Unter anderem sagte er sinngemäß, subhanahu wa ta'ala, in Surah 59, Vers 24, er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln, was auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Wa huwa al-Aziz al-Hakim. Das ist am Ende von Surat al-Hashr. Wallahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu al-Asma' al-Husna yusabbihu lahu ma fi al-Samawati wal-Ardi wa huwa al-Aziz al-Hakim. Al-Hakim ist ja, wenn wir ein Wort verstehen wollen, dann schauen wir immer auf die Wortwurzel. Welche drei Buchstaben stecken in Hakim drin, die das Wort ausmachen? Das Ha, das Kaf und das Mim. Aus diesen drei Buchstaben kann man mehrere Worte ableiten, unter anderem Hikmah, die Weisheit. Unter anderem auch das Urteil, Al-Hukm. Und unter anderem auch Al-Ihkam, die Vollendung. Oder die Vollkommenheit. Und das passt alles wunderbar zusammen. Und wir unterscheiden, also das alles natürlich passt zusammen, in Bezug auf die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir aber über das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, unterscheiden wir zwei Arten. Einmal das Seinsurteil, Al-Hukm al-Kawni, und einmal das gesetzliche Urteil. Das heißt, dass Al-Hukm al-Shar'i. Nochmal, einmal das Seinsurteil, Al-Hukm al-Kawni, das ist der Beschluss Allahs, dass etwas bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise ist. Und Al-Hukm al-Shar'i, das ist das gesetzliche Urteil Allah subhanahu wa ta'ala, dem Folge zu leisten ist. Das heißt, beim ersten Hukum, Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet etwas, aber davon hängt deine Rechenschaft nicht ab. Beim zweiten Hukum, Allah entscheidet etwas und verlangt von dir, dieser Sache Folge zu leisten. Das heißt, deine Rechenschaft hängt davon ab. Beispiel für das erste ist, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich zum Beispiel als Europäer, als Afrikaner oder was weiß ich erschaffen oder bestimmte Größe, als Mann oder Frau. Das sind alles Dinge, für die du nicht zur Rechenschaft gezogen wirst. Weil du kannst nichts dafür. Aber ein Beispiel für die zweite Art, für seinen gesetzlichen Hukum, ist, dass er geurteilt hat, dass es haram ist, zum Beispiel überheblich zu sein. Also wer überheblich ist, der wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Okay. Test. Allah sagt, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Begehren Sie etwa das Urteil, das Hukm der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die in ihrem Glauben überzeugt sind? Geht es hier um das gesetzliche Urteil oder das Seinsurteil, das universelle Urteil? Ich kann auch anders ausdrücken. Geht es hier um ein Urteil, von dem unsere Rechenschaft abhängt? Oder nicht? Begehren Sie etwa das Urteil der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für ein Volk, das in seinem Glauben überzeugt ist? Gesetzliche Urteil. Auf jeden Fall. Warum? Weil man sich Wissen aneignen kann. Was meinst du damit? Genau, weil die Frage allein schon, begehren Sie etwa den Hukum der Unwissenheit, das Urteil der Unwissenheit. Das ist ja eine Art Kritik, oder nicht? Also, die Antwort lautet sein, nein, auf keinen Fall begehren wir das Urteil der Unwissenheit. Wir begehren das Urteil des Islam. Also es ist etwas, wovon unsere Rechenschaft abhängt. Sonst würde er nicht uns dafür zur Rechenschaft ziehen oder belohnen und bestrafen dafür. Ne? Weil es ist eindeutig eine Kritik. Wie könnt ihr euch wenden an ein anderes Gesetz, außer das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist eine Kritik. Zweiter Test. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Das ist Allahs Urteil, Hukm. Er richtet zwischen euch und Allah ist allwissend und allweisend. Widergesetz, richtig? Hast dich nicht reinlegen lassen, einmal so, einmal so. Das ist widergesetz, tabaan. Denn Allah sagte, das ist Allahs Urteil, er richtet zwischen euch, also müsst ihr euch dran halten. So, jetzt gucken wir mal, ob jetzt mal das Seinsurteil kommt. Test. Wer meldet sich freiwillig im Voraus? Das geht hier um Surat Yusuf. Um den Bruder, der zurückgeblieben ist. Also du wisst, am Anfang ist Yusuf weg. Dann hat er seinen Bruder Benjamin zu sich geholt. Und als drittes dann ist der dritte Bruder auch zurückgeblieben. Weil sie hatten ja dem Vater versprochen, dass sie niemanden zurücklassen und dass sie Benjamin wieder zurücknehmen werden. Und als Benjamin da bleiben musste, weil er dem offensichtlichen Anschein nach gestohlen hatte, was natürlich nicht stimmt, aber sah so aus, als er gestohlen, musste er zurückbleiben. Dann hat der älteste Bruder gesagt, ich bleibe hier, bis Allah für mich eine Entscheidung trifft. Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil, ein Hukum für mich fällt. Ja, also du meinst, es geht einfach darum, dass dieser Bruder abwartet, was Allah für ihn bestimmt, in Bezug auf die Situation, in der er sich befindet, wie er zu urteilen hat, und in diesem Sinne, weil Allah es sozusagen für ihn bestimmt, was passieren wird, dass er sagt sich, ich bleibe da und gucke, was Allah entscheiden wird, was passieren wird, in diesem Sinne. In diesem Sinne ist es ein Seinsurteil. Ja? Und wenn jemand sagt, es ist ein gesetzliches Urteil, und findet das für Begründung manchmal ist auch beides verständlich. Aber auch der Autor sagt, es ist eher ein Seinsurteil. Deswegen sagt er hier, guck mal, ein Seinsurteil schließt nicht aus, dass es sich gleichzeitig auch ein gesetzliches Urteil, ein gesetzliches Urteil handeln kann. Okay? Deswegen, die Sache ist nicht so. Es geht hier nicht darum, zu sagen, es geht nur entweder so oder so. Uns geht es nur darum, diese Sachen zu verstehen. Es gibt zwei Arten. Genau auch vom Willen Allahs gibt es zwei Arten. Damit wir nicht Widersprüche sehen, die es nicht gibt. Darum geht es. Wie wir gleich sehen werden, inshallah. Tayyib. Die Asha'ira, die Anhänger von Abul Hasan al-Ash'ari, dem heute noch viele Menschen anhängen, sie leugnet, diese Sekte leugnet, die Eigenschaft der Allweisheit. Sie leugnet es. Obwohl es eine abstrakte Eigenschaft ist. Weil sie haben nur 7 Eigenschaften, an die sie glauben, von den Abstrakten. Und die Hikma offensichtlich gehört nicht dazu. Die Asha'ira leugnet die Eigenschaft der Hikma. Und sagt, Allah tut etwas allein aufgrund seines Willens und er will das Gesetz allein aufgrund seines Willens. Das heißt, sie sind der Meinung, dass die islamischen Gesetze hinter ihnen sich keine Weisheit verbirgt, außer der bloße Wille Allahs. Das heißt, warum ist Alkohol haram? Weil Allah es als verboten bezeichnet hat. Salam. Ahle Sunnah al-Jama'a sagt, Alkohol ist verboten, weil Allah subhanahu wa ta'ala es als verboten bezeichnet hat, aufgrund seiner Weisheit. Denn das ist schlecht für uns, schädlich für uns und so weiter und so fort. Die Asha'ara sagen nein. Das hat nichts mit der Weisheit an sich zu tun, sondern es ist der reine, bloße Wille Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie kommen in einen großen Konflikt, wenn es um den Fiqh geht. Denn im Fiqh, wenn du zum Thema Qiyas kommst und einen Fall auf einen anderen, einen Hukm auf einen anderen übertragen möchtest, Analogieschlüssel machen möchtest, dann musst du ja genau die Weisheit des Urteils kennen, sonst kannst du keinen Qiyas machen. Deswegen, sie widersprechen sich in dieser Hinsicht selbst. Die Ahle Sunnah Jama'a, wir sagen zusammengefasst, egal was es im Koran, der Sunnah ein Urteil gibt, zum Beispiel das Haram, das Halal, das Wajib, das Mustahab, das ist 4 Raka'at, 3 Raka'at, 2 Raka'at, egal welches Urteil es gibt, wir sagen, für jedes Urteil gibt es eine Weisheit. Okay? Auch warum Maghrib 3 Raka'at ist, warum Isha 4 Raka'at ist, warum auf der Reise 2 sind, warum auf der Reise Maghrib ist länger als die anderen, Diese, wir sagen, für all das gibt es eine Hikmah, gibt es eine Weisheit. Nur wir sagen, die Weisheit, entweder man kennt sie, oder man kennt sie nicht. Und wenn man sie kennt, heißt es auch nicht, dass alle Menschen sie kennen müssen. Kann sein, der Gelehrte kennt sie und der nicht Gelehrte kennt sie nicht. So einfach ist die Sache. Aber wir glauben, dass es zu jeder Handlung eine Weisheit gibt. Und das bedeutet, unser Glaube an die Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Autor, die Asha'ira leugnen die Eigenschaft der Weisheit Allahs. Alles ist aufgrund seines reinen Willens. Und das bedeutet, das ist die Schlussfolgerung. Wir haben ja gesagt, woran erkennt man, dass eine Aussage falsch ist, indem man auf die Schlussfolgerung schaut. Die Schlussfolgerung bedeutet, dass man eine negative Vorstellung von Allah hat und dass er aufgrund seines Willens, der keinerlei Weisheit enthält, in planloser Weise handelt. Gott bewahre. Wir sagen jedoch, er besitzt umfassende Weisheit, aber nur manchmal erkennen wir diese und manchmal erweist sich unser Verstand als zu mangelhaft, um sie zu erkennen. Die Weisheit Allahs umfasst hinsichtlich dessen, was erkennbar und verborgen ist, drei Aspekte. Manchmal ist sie für jeden Menschen zugänglich, manchmal für keinen einzigen, manchmal nur für manche von den Menschen, nicht im Alle. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fasste es in wortvollen Worten zusammen. Er sagte, wer den Eigenschaften Allahs ihre Bedeutung abspricht, der betet das Nichts an. Und wer die Eigenschaften Allahs vergleicht, der betet einen Götzen an. So viel zur Eigenschaft des Ilm, des Wissens. Gehen zur 11. Eigenschaft über, oder 11. Unterthema über. As-Sama. As-Sama ist das Hören. Dass Allah subhanahu wa ta'ala hört und alles hört, das ist eine Sache, denke ich, die ist im Koran Karim an zahlreichen Stellen im Koran. Unter anderem Sura 40, Vers 20. Allah sagte, Inna Allaha huwa as-sami'ul basir. Wahrlich, Allah ist der Allhörende und Allsehende. Der Allhörende. Warum der Allhörende? Weil as-sami' derjenige, der hört. Was hört er? Egal, was du jetzt reinsteckst. Egal, welches Objekt du reinsteckst. Er hört den Menschen, wenn er redet. Er hört die Flugzeuge. Er hört die Ameisen, wenn sie laufen. Er hört die Bakterien, wenn sie sich bewegen. Er hört alles. Subhanahu wa ta'ala. Wir haben zwei Arten von Hören im Koran al-Karim. Ein bejahendes Hören und ein wahrnehmendes Hören. Ein bejahendes Hören und ein wahrnehmendes Hören. Beispiel für ein bejahendes Hören. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, Inna Rabbi lasami'u du'a. Gewiss, mein Herr ist wahrlich der Erhörer des Gebetes. Bedeutet diese Aya, dass Allah einfach nur das Dua von Ibrahim gehört hat? Oder verstehst du darunter, dass er es erhört hat, wie wir gerade übersetzt haben? Also wortwörtlich heißt es eigentlich, mein Herr ist wahrlich derjenige, der die Bittgebete hört. Und im Deutschen wird es gleich übersetzt mit, der die Bittgebete erhört. Weil erhören bedeutet, er hört sie und gibt dem Bittenden das, worum er gebeten hat. Warum? Weil das Auto, obwohl es nicht da steht, aber das ist das, was man darunter versteht. Und dieses ist es, was er als das bejahende Erhören besetzt hat, der Besetzer. Und bejahend, das heißt, ja, ich gebe dir das, warum du gebeten hast. Sura 14, Vers 39. Wahrnehmendes Hören. Wahrnehmendes Hören ist einfach das, was hört. Aber dieses wahrnehmende Hören, das Allah sagt, er hört das und das und das, ist manchmal eine Art Unterstützung. manchmal als eine Drohung zu verstehen und manchmal als Verdeutlichung, wie allumfassend die Wahrnehmung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Zum Beispiel, in Surah Al-Imran, Surah 3, Vers 181, sagt er subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Was hast du für, ist diese Sache ein Bittgebet, das erhört wird? Quatsch. Das ist eindeutig ein drohendes Hören. Allah sagte auch, سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Surah 381, in der gleichen Ayah. Wir werden aufschreiben, was sie sagen. Dieses Aufschreiben, was er gehört hat, subhanahu wa ta'ala, hat ebenfalls einen drohenden Charakter. Und so weiter und so fort. طيب, wie versteht ihr dieses folgende Hören jetzt? قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Gewiss, Entschuldigung, das ist Surah 20, Vers 46. Er sagte, Allah sagte zu Musa und Harun. Er sagte, fürchtet euch nicht. Ich bin gewiss mit euch. Ich höre und sehe. Unterstützen, Barakallahu fik. طيب, weil dein Nachbar auch wollte irgendwie was sagen, kommst du die nächste dran. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Gehört hat Allah die Aussage derjenigen, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt, während Allah euren Wortwechsel hört. Gewiss, Allah ist allhörend und allsehend. Wahrnehmendes Hören ist auf jeden Fall richtig. Und hast du das Gefühl, das ist drohend oder unterstützend? Unterstützend. Weil die Frau ist ja zum Propheten gegangen, sallallahu alaihi wasallam, und beklagt sich bei ihm. Stell dir mal vor, das war, und Aisha war, wenn ich mich richtig entsinne, was heißt die Überlieferung, dass sie hinter einem Vorhang war. Auf jeden Fall, sie war nebendran. Und die Frau war da und sie beschwert sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam über was? Und zwar, der Mann hat über sie, hat mit ihr Zihar gemacht. Zihar ist eine große Sünde. Und das bedeutet, dass man zu seiner Frau sagt, du bist ab jetzt verboten, du bist mir ab jetzt so verboten wie der Rücken meiner Mutter. Das ist eine alte Sache aus der Jahiliyyah. Dadurch war die Frau weder geschieden, noch war sie verheiratet. So eine halbe Sache. Und der Islam hat diese Sache dann verboten und dafür eine schwere Sühneleistung auferlegt. Aber Aisha radiallahu anha, sie erzählt und sagt, dass sie dabei war, wie diese Frau sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam über ihren Ehemann beschwert hatte. Und sie sagte, Subhanallah, so gepriesen sei Allah, der alle Stimmen hören kann. Sie war da und hat mit dem Propheten gesprochen. Ich war daneben und konnte manches von dem, was sie gesagt hat, nicht hören. Aber Allah sagte, Allah hat die Worte derjenigen, die sich bei dir über ihren Ehemann beklagt, gehört. Subhanallah. Also sie war nebendran, 1, 2, 3 Meter, und sie hat nicht alles gehört. Aber Allah Azza wa Jal, hoch im Himmel, hat jedes Wort mitbekommen, subhanahu wa ta'ala. Type Frage. Jetzt kommt eine wichtige Testfrage an euch, damit ihr nicht einschlaft. Wenn nun das Hören Allahs bestätigt ist, macht dies erforderlich, dass er auch Ohren hat? Wenn du sagst doch, dann beweise oder begründe. Also man, es ist ja verboten, sich aber vorzustellen, sondern man glaubt einfach an die Eigenschaft. Also wie gesagt, wir glauben einfach an die Eigenschaft des Hörens, weil es im Koran steht. Aber über die Ohren, ich sage das mal jetzt als Voraus, ja, wir haben darüber nichts im Koran und auch nichts in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also können wir sagen, über die Ohren reden wir nicht. Sagen wir, er hat keine Ohren? Wir sagen, wir schweigen, weil auch der Prophet hat darüber geschwiegen und Allah hat nichts darüber gesagt und die Sahaba haben nicht danach gefragt. Also werde ich mich auch nicht einmischen in ein Thema, das nicht besprochen worden ist. Fertig. Und dann bin ich genau auf dem Weg des Salaf. Genau. Und es gibt auch einen logischen Beweis, dass man sowas nicht sagen darf und dass auch die Schlussfolgerung falsch ist. Also die Schlussfolgerung zu sagen, wenn er hört, dann hat er Ohren, ist falsch. Warum? Weil wenn man dir deine Ohren abschneidet, kannst du immer noch hören. Oder nicht? Na, ich hoffe, ne? Weil das Gehör ist innen. Was draußen ist, nur deine Ohrmuschel. Das ist wie der Empfänger. Okay? Aber wenn jemand kein Ohrlappen hat, keine Ohrmuschel hat, er kann immer noch hören. Ja? Deswegen, also das eine ist nicht zwingend mit dem anderen verbunden. Wenn das für den Menschen gilt, dass es nicht sein muss, die Schlussfolgerung, dann sagen wir, bei Allah ist recht, weil er ist anders, subhanahu wa ta'ala. Allah, der Autor hat was Schönes auch erwähnt, und zwar, die Erde, Allah sagt über die Erde im Koran, يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا, an jenem Tag wird sie über die Geschehnisse, die auf ihr geschehen sind, erzählen, die Erde. Hat die Erde Ohren, wie sie gehört hat, was gehört, passiert ist? Also zumindest können wir nicht sehen. Und trotzdem kriegt sie es mit. Wie? Allah. طيب machen wir an dieser Pause auch ein paar 3 Minuten Pause inshallah da geht es weiter inshallah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Wir kommen weiter zu der nächsten Eigenschaft al-Kalam, die Eigenschaft der Rede oder des Sprechens oder der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Sie ist eine durch den Buch und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam über bestätigte Eigenschaft Allahs. Allah sagte im Koran al-Karim, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, Allah hat zu Moses unmittelbar gesprochen. Unmittelbar heißt auf Deutsch und auf Arabisch, ohne dass jemand zwischen ihnen war. Das heißt normalerweise, Allah spricht über einen Engel zu einem Menschen, aber Allah hat zu Moses direkt gesprochen, das heißt, er hat ihn direkt gehört, subhanahu wa ta'ala. Sura 4, Vers 164. Allah sagte auch im Koran Karim extra, er sagte, tilka rusul, das sind, jene sind die Gesandten. Wir haben die einen den anderen vorgezogen. Das heißt, die Gesandten sind nicht alle auf dem gleichen Level. Minhum man kallam Allah. Zu manchen von ihnen hat Allah gesprochen. Also weist darauf hin, dass es eine Eigenschaft ist, die etwas Besonderes ist und auf den Vorzug der jeweiligen Gesandten deutlich hinweist. Surat al-Baqarah, Vers 253. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, sagte, إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ شَيْئًا فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ. Wenn Allah durch die Offenbarung spricht, dann hören die Engel etwas davon. Und wenn sich ihre Furcht gelegt hat und die Stimme schweigt, wissen sie, dass es Allah ist, und rufen, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit. Das heißt, die Engel, wenn Allah etwas vom Wahi spricht, hören sie was davon, in dem Moment fallen sie in Ohnmacht aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und erst wenn sie wieder zu sich kommen, fragen sie, was hat unser Herr gesprochen? Und dann wird zu ihnen gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen. Surah 34, Vers 23. Wir werden uns unter anderem in Sunan Abi Dawud und auch bei Bukhari als Mu'allaq überliefert worden. Die frommen Vorfahren stimmen darüber ein, dass die Eigenschaft der Rede vor Allah bestätigt ist. Also, das Problem ist eher weniger, ob wir glauben, dass Allah spricht oder nicht spricht. Das ist eine klare Sache. Allah hat es im Koran erwähnt. Aber das Problem ist immer, was bedeutet es konkret? Wir glauben, dass diese Eigenschaft zu bestätigen, ohne Entstellung des Wortlautes, ohne Leugnung der Bedeutung, ohne nach dem Wie zu fragen, ohne zu vergleichen, die Pflicht eines Muslims ist. Es handelt sich dabei um eine tatsächliche Rede, die dem Willen Allahs entspricht, mit Buchstaben und vernehmbaren Lauten. Das ist der entscheidende Satz. Es handelt sich um eine tatsächliche Rede, die dem Willen Allahs entspricht, mit Buchstaben und vernehmbaren Lauten. Das heißt, wir glauben, wenn Allah Azza wa Jalla spricht, kann man diese Worte hören. Und das sind die, was man hört, sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala und nicht etwas Erschaffenes. Und nicht etwas Erschaffenes. Und hier haben wir einen Konflikt mit ein paar islamischen Sekten, wie wir gleich sehen werden. Und warum glauben wir das? Weil das sind die offensichtlichen Bedeutungen der Worte Allahs. Allah sagte, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Als nun Moses zu unserer festgesetzten Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach. Sura 7, Vers 143. Somit sprach er zu ihm, nachdem er, Musa a.s. gekommen war, und das weist darauf hin, dass das Sprechen Allahs seinem Willen unterliegt. Was heißt das? Er will damit sagen, der Autor, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will. Weil es gab da so andere Gruppen, die an Sachen geglaubt haben. Deswegen fasse ich das zusammen. Ja? Das heißt, wir sagen, Allah spricht, wann er will, mit wem er will und wie er will. Das war's. Bei anderen Sekten gibt es ein paar Probleme, weil das ist wieder eine Eigenschaft der Handlung. In dem Sinne, dass er spricht, wann er will. Aber die Eigenschaft, dass er sprechen kann, gehört zu seinem Wesen. So. Und sie haben öfter Probleme mit diesen Eigenschaften, die Eigenschaften der Handlungen darstellen. Und was das genau bedeutet, werden wir gleich sehen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, die frommen Vorfahren und die bedeutenden Gelehrten der Sunna und des Hadith sagen, er spricht auf Basis seines Willens und seiner Macht. Seine Rede ist nicht erschaffen, vielmehr ist sie eine seiner Eigenschaften, die seinem Wesen inhärent sind. Zitat zu Ende. Die frommen Vorfahren glaubten fest daran, dass das Sprechen eine der Eigenschaften Allahs ist, Teil seiner selbst und nicht von ihm getrennt. Seine Beschreibung durch diese Eigenschaft hat keinen Anfang und kein Ende. Er spricht durch sie seinem Willen, er spricht durch sie seinem Willen und seiner Wahl gemäß. Seine Rede ist die beste aller Reden und sie gleicht nicht jener der Geschöpfe. Denn der Schöpfer wird nicht mit dem Erschaffenen verglichen. Er spricht zu wem er will, und jene unter den Engeln und Gesandten, von denen er dies will, hören seine Rede wahrhaftig. Das heißt, sie hören wirklich, und das, was sie hören, sind die Worte Allahs und nicht etwas anderes. Seine Diener hören ihn im Jenseits mit seiner Stimme, subhanahu wa ta'ala, so wie er, subhanahu wa ta'ala, zu Moses sprach und ihn rief. So aber wie seine Rede nicht der Rede eines seiner Geschöpfe gleicht, so gleicht auch seine Stimme nicht der Stimme eines seiner Geschöpfe. Seine Worte nehmen kein Ende und zu seinen Worten gehören der Koran, die Tora und das Evangelium. Somit spricht er, wodurch immer er auch will, wie er will und wann er will. Seine Rede ist wahrhaftig Und er selbst bestätigte sie für sich. Seine Rede besteht aus Buchstaben und diese können arabisch sein wie im Koran, hebräisch wie in der Tora oder altsyrisch wie im Evangelium. Seine Rede ist hörbar, denn seine Rede, die nicht hörbar ist, ist keine Rede. Er spricht, zu wem er will, wie sein Befehl, so wie sein Befehl an das Seiende, an Himmel und Erde, itiya taw'an aw karha, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten Himmel und Erde, atayna ta'in, wir kommen in Gehorsam. Die Asha'ira jedoch sagen, die Rede Allahs ist die Bedeutung, die er in sich trägt, und das, was wir hören, ist erschaffen. Nochmal. Die Rede Allahs ist die Bedeutung, die er in sich trägt, und das, was wir hören, ist erschaffen. Allah erschuf es, um das auszudrücken, was er in seinem Innersten hegt. Ich denke, wenn man solche Sachen gehört hat, dann weiß man, warum man solchen Sekten nicht folgt. Weil sie komplizierte Aussagen treffen und diese Aussagen nicht übereinstimmen mit dem, was Allah gesagt hat letztendlich. Und wenn der Glaube so kompliziert wäre, wie sie es gemacht haben, dann wären die meisten Muslime vom Islam weggerannt. Also, und auch viele Menschen, die sich dieser Gruppe anschließen und sagen, unser Aqidah ist die Aqidah von Abu Hassan al-Ash'ari und Abu Mansur al-Maturidi, wenn sie wüssten, was diese Leute wirklich gesagt haben, in der Phase, in der sie diese Äußerung auch getroffen haben, dann wisst ihr, dass manche auch diese Aussagen wieder zurückgenommen haben, sie glauben selbst nicht daran. Ihr könnt euch erinnern, als wir vorhin gelesen haben, als wir vor ein paar Tagen die Aussage gelesen haben, des einen Gelehrten, der gesagt hat, letztendlich, Ich sterbe im Glauben der alten Leute von Nisabur. Ich möchte sterben im Glauben der alten Leute von Nisabur. Die alten Leute von Nisabur, stell dir vor, das ist dein Opa, deine Oma und so. Denkst du, die haben sich durch komplizierten Themen beschäftigt? Die haben einfach geglaubt, was Allah gesagt hat, sagt er. Und er will dir sagen, am Ende, hör mal zu, der Islam ist einfach und die Aqidah ist nicht kompliziert. Deswegen, ich glaube lieber so, wie diese Menschen alle geglaubt haben, und die Sache ist erledigt. Weil mehr kann Allah von mir gar nicht verlangt haben. Diese komplizierten Gedanken. Die Asha'ira letztendlich sagen, dass der Koran, den du bei dir hast, hier erschaffen ist. Die Aussage, ihre Aussage letztendlich ist Kufr. Nur sie tarnen das. Und sie sagen, nee, wir glauben sehr wohl, dass die Worte Allahs, der Koran die Worte Allahs sind und so. Aber sie sagen, das was du hier hast, ist nicht die Worte Allahs. Sie sagen, das was du hier auf der Erde hast, das ist eine Schöpfung, die auf die Worte Allahs hinweist. Und die Worte Allahs sind seine innerlichen Bedeutungen. Das sind die Bedeutungen, die in seinem Innersten existieren. Und diese Worte beschreiben das, was in Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist eine Philosophie, die natürlich Allah niemals im Koran erwähnt hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niemals gesagt hat. Aber es ist immer die gleiche Krankheit, dass man nicht an das glaubt, was einfach Allah gesagt hat. Noch einmal, die Rede Allahs, sagen die Asha'ira, ist die Bedeutung, die er in sich trägt. Und das, was wir hören, ist erschaffen. Allah erschuf es, um das auszudrücken, was er in seinem Innersten hegt. Gott bewahre uns vor solchen Aussagen. Die Asha'ira und die Mu'tazila stimmen darüber ein. Die Asha'ira und die Mu'tazila stimmen darin überein, dass das, was geschrieben und gehört wird, erschaffen ist. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm, das sind erschaffene Worte. So sagen beide, dass der Koran erschaffen sei. Die Mu'tazila jedoch sagt, dass er zwar tatsächlich seine Rede sei, jedoch erschaffen. Gott bewahre. Während die Asha'ira sagt, dass es sich nicht um die tatsächlichen Worte Allahs handle, sondern um den Ausdruck seiner Rede. Somit ist die Asha'ira noch weiter von der Wahrheit entfernt als die Mu'tazila. Beide Meinungen aber sind falsch, denn die Eigenschaften sind zum Wesen gehörend. Wäre die Rede Allahs erschaffen, dann würde dies notwendigerweise Folgendes nach sich ziehen: die Nichtigkeit von Befehlen und Verboten. Denn wenn man sagt, dass die Worte wa aqimus salah und verrichtet das Gebet erschaffen sind, dann bedeutet das letztendlich, dass Allah Buchstaben in dieser Form erschaffen hat, die keinerlei Bedeutung haben. Er hat etwas erschaffen, das aussieht wie wa aqimus salah. Aber wenn das nicht ein Wort Allahs ist, also kein Befehl Allahs ist, dann hat es keine Bedeutung. Dann ist es nur ein erschaffenes Werk, das so aussieht wie. Insofern sagt der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wer sagt, dass die Rede Allahs erschaffen ist, der erklärt damit das gesamte Gesetz für nichtig. Fragst du die Asha'ira, ist die Rede eine Eigenschaft Allahs? So antwortet man dir ja. So aber sagen wir, dass die Eigenschaften Allahs nicht erschaffen, sondern seinem Wesen inhärent sind. Bei den Worten des Erhabenen وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا bestätigt Allah durch dieses Wort Taklima, hier übersetzt als ein inneres Objekt, bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es sich hier um wirkliche Worte Allahs handelt, die er direkt an Moses gerichtet hat. So viel zu dem Thema der Rede Allahs, die wir zusammenfassen können mit, wie gesagt, wir glauben an die Worte Allahs als die unerschaffenen Worte Allahs, denn auch die Eigenschaft des Sprechens ist eine unerschaffene Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala. Und ich werde bei der Zusammenfassung noch ein paar Worte dazu sagen, inshallah ta'ala, was ich an falschen Aussagen und falschen Bedeutungen daraus ergibt, wenn man so etwas sagt. Gehen wir über zum Willen Allahs, al-Irada. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran, sagte, fa'alun lima yurid, das heißt, er macht, was er will. Und nichts hindert ihn daran. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, über ihn wird überliefert in einer umstrittenen Überlieferung, dass er sagte, ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Was Allah will, das ist, und was er nicht will, das ist nicht. Das heißt, er schreibt hier Allah einen Willen zu, diese Überlieferung. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Sanad da'if ist, aber der Matan sahih ist. Das heißt also, die Überlieferung ist unauthentisch, aber der Inhalt ist authentisch. Denn was Allah will, das ist. Und was er nicht will, das ist nicht. Jetzt könnten wir eine folgende Sache fragen. Also, dass Allah einen Willen hat, ich denke, das ist eine klare Angelegenheit. Dieser Wille Allah subhanahu wa ta'ala, umfasst er wirklich alles? Denn ist alles unter seinem Willen? Geschieht alles nur gemäß seinem Willen? Du wirst als Muslim sagen, natürlich. Jetzt kommt der Philosoph und sagt zu dir, dies gilt zwar hinsichtlich des Vorhandenen, aber wie sollte er das Nichtvorhandene wollen? Das heißt, alles, was es gibt, gibt es aufgrund des Willens Allahs. Richtig? Das heißt, alles, was es gibt, unterliegt seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn er wirklich umfassend wäre, der Wille Allahs, dann würde auch das, was es nicht gibt, seinem Willen unterliegen. Und dem entgegen wir ganz einfach mit folgender Antwort, dass es so ist. Auch das Nicht-Existierende unterliegt dem Willen Allahs. Denn auch das Nicht-Sein ist eine Wirkung. Das, was für uns nicht existiert, existiert im Wissen Allahs. Alles, was er erschaffen hat, existierte schon in seinem Wissen. Noch bevor es in der uns bekannten Art und Weise existierte. selbst wenn es seinen Geschöpfen verborgen war. Nochmal. Wenn Allah Azza wa Jal heute einen Menschen erschafft, subhanahu wa ta'ala, wusste er schon vorher, dass es diesen Menschen geben wird, ja oder nein? Das heißt, er existierte schon in seinem Wissen. Richtig? Wunderbar. Genau das gleiche sagst du über das Nicht-Existierende. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala heute einen bestimmten Menschen nicht erschaffen wird, sondern erst morgen oder gar nicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmten Menschen heute nicht erschaffen wird, wusste er schon zuvor, dass er diesen Menschen nicht erschaffen wird? Ja. Das war auch schon in seinem Wissen vorhanden. Wie? Allahu A'lam. Also du warst, bevor du auf der Welt warst, im Wissen Allahs schon da. In einer anderen Form. Allahu A'lam. Aber nicht in der Form, wie wir dich jetzt kennen. Und das, was du über die existenten Dinge sagst, sagst du auch über die nicht existenten Dinge. Und so hast du beides unter den Willen Allahs subhanahu wa ta'ala gepackt. Und wie wir beim Hukum gesagt haben, sagen wir auch in Bezug auf den Willen Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zwei Arten von Willen haben. Einmal den Irada Shar'iyya und Irada Kauniyya. Und Irada Kauniyya ist der Wille Allah subhanahu wa ta'ala, der auf jeden Fall vollzogen wird. Er befiehlt etwas und die Sache wird vollzogen. Zum Beispiel sagt er zu einem Menschen sei und dann ist er. Er sagte zu Isa sei Isa und da war er, obwohl kein Vater ihn gezeugt hat. Der Irada Shar'iyya, das ist der gesetzliche Wille, dieser Wille ist derjenige Wille, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas von dir verlangt zu tun oder etwas verlangt zu unterlassen. Aber dieser Wille wird nicht unbedingt vollzogen. Weil der Mensch entweder er betet oder betet nicht. Entweder er hält sich an den Befehl Allahs, dass er betet, oder er hält sich nicht daran. Er sagt dem Menschen, geh dem Alkohol aus dem Weg, entweder er macht es oder er macht es nicht. Das ist also der Wille, der nicht unbedingt vollzogen wird. Also wenn einer von dir sagt, wie kann es sein, dass alles dem Willen Allah unterliegt? Sie sagen ganz einfach, welchen Willen meinst du denn? Wenn du jetzt redest vom Willen Allahs, dem universellen Willen Allahs, Al-Irada, Al-Kauniyya, alles unterliegt seinem Willen, subhanahu wa ta'ala. Irada Shar'iyya ist Teil seiner Irada Kauniyya und diese Irada Shar'iyya muss nicht unbedingt umgesetzt werden. Du beweist es, es gibt genug Menschen, die den Islam nicht annehmen, obwohl Allah sie dazu aufgefordert hat. Und hier kannst du eine schöne Frage beantworten. Und zwar, wenn jemand dich fragt, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes will? Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala liebt? Wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala will, dass es etwas Schlechtes gibt, wie Krankheiten, Kriege und so weiter und so fort? Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir vom gesetzlichen, wenn wir vom universellen Willen sprechen, so hat er nichts damit zu tun, ob Allah die Sache liebt oder nicht liebt. Sondern Allah bestimmt Dinge gemäß seiner Weisheit. Ob du sie verstehst oder nicht, ist ein anderes Thema. Allah hat bestimmt, dass der krank ist und der gesund ist und dieses Kind krank ist, obwohl es klein ist und dieser Erwachsene, obwohl er Verbrecher ist, gesund bleibt und lange lebt. Die Sache hat nichts damit zu tun, ob Allah damit zufrieden ist. Es kann sein, dass Allah nicht damit zufrieden ist und trotzdem will, dass es diese Sache gibt. Warum? Haben wir gesagt. Aufgrund einer Weisheit. Diese Weisheit, entweder du kennst sie oder du kennst sie nicht. Und deswegen, es gibt viele Gründe. Ja, zum Beispiel, weil du kannst auch anfangen zu fragen, warum hat Allah Iblis erschaffen? Was soll denn der Sinn darin sein? Da gibt es genug Sinn darin. Der deutlichste Sinn ist, dass Allah die Gläubigen auf die Probe stellt. Paradies geht nicht umsonst. Muss was dafür tun. Und so weiter und so fort. Das heißt, manche Menschen kennen die Weisheiten, manche kennen sie nicht. Das heißt, der universelle Wille Allahs unterliegt seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Aber der gesetzliche Wille Allah liegt natürlich auch seiner Weisheit subhanahu wa ta'ala. Aber das ist es, wovon deine Rechenschaft letztendlich abhängt. Also vom gesetzlichen Willen, nicht vom universellen Willen. Der Autor sagt, ein Beispiel dafür ist das Vergehen, denn dieses tritt dem Willen Allahs gemäß ein und dennoch liebt er, subhanahu wa ta'ala, das Vergehen nicht, die Sünde ein. Und auch der Gehorsam tritt dem Willen Allahs gemäß in Existenz und Allah liebt den Gehorsam. Wenn nun jemand sagt, wie kann er etwas wollen, das er nicht liebt, zwingt ihn jemand dazu? Denn wir können uns niemanden vorstellen, der etwas möchte, dass er nicht lebt, außer er wird dazu gezwungen. Die Antwort: Es erstens unterliegt Allah subhanahu wa ta'ala keinerlei Zwang. Und alles Sein ist sein Besitz und er will, was er nicht liebt, aufgrund eines Nutzens, der über die Ablehnung für das, was er verabscheut, hinausgeht. Das heißt also, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas Schlechtes erschaffen hat, was dem Anschein nach schlecht ist, ja, wie schlecht Iblis, Krankheit und so weiter und so fort, dann ist die Krankheit nicht erschaffen der Krankheit will, sondern wegen des Nutzens, der in dieser Krankheit steckt. Und wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte auch die Krankheit nicht erschaffen, dann würdest du nicht krank werden, deine Sünden würden dadurch nicht getilgt und am Tag der Auferstehung trittst du Allah mit vollen Sünden gegenüber. Musst dafür Rechenschaft ablegen. Das wäre eine Möglichkeit. Also bleib lieber bei dem, was Allah gemacht hat, ist besser für dich. So zum Beispiel, der Unglaube des Undankbaren ist gewollt. Und wäre es nicht so, dann würde es der Schöpfung jeglicher Weisheit ermangeln. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Er ist es, der erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubige und es gibt unter euch Gläubige. Und was ihr tut, sieht Allah vor. Yani zum Beispiel die Tatsache, dass es Gläubige und Gläubige gibt, führt zum Beispiel zur Dankbarkeit Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Weil du siehst, wie es bei anderen Menschen ist, und dann sagst du, Gott sei Dank hat Allah mich recht geleitet. Wenn es diesen Unterschied nicht gäbe, dann wären Gebot und Verbot nichtig. Es ist nicht möglich, dass Gebot und Verbot in Kraft sind, außer aufgrund der Unterscheidung der Menschen in Gläubige und Ungläubige, Frevler und Gehorsame. Ein Vertreter der Mu'tazila sagte einmal, und das sind diejenigen, die nicht glauben, dass Allah das Schlechte gewollt hat. Okay? Wir sagen, Allah wollte das Schlechte aufgrund einer Weisheit, die größer ist als der Nachteil, den du siehst. Und so sagte der Vertreter der Mu'tazila, gepriesen sei der, der jeglicher niedrigen Handlungsweise fernsteht. Anders ausgedrückt, gepriesen, hoch erhaben sei derjenige, der niemals etwas Schlechtes erschaffen hat. Das will er damit sagen. Der Sunnit entgegnete ihm mit den folgenden Worten. Er sagte, gepriesen sei der, in dessen Reich nur das existiert, das er will. Er will damit sagen, das Schlechte ist auch der Wille Allahs. Und sehr wohl hat er es erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sagte der Mu'tazilit, denkst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er mir die Rechtleitung vorenthält, das heißt mir sie nicht gibt, und mir den Untergang bestimmt hat, mir etwas Gutes tut oder dass er übel an mir handelt? Denkst du, dass Allah für mich was Gutes oder Schlechtes gemacht hat, wenn er mir die Hidayah, die Rechtleitung nicht gegeben hat? Gemäß dem Willen Allahs. Du sagst, du Sunnit sagst, der Wille Allahs universell, der universelle Wille Allahs ist, alles geschieht gemäß seinem Willen. Die Rechtleitung, die Irreleitung, das Gute, das Schlechte. Also wenn ich irregeleitet bin, o Sunnit, denkst du, das ist etwas Gutes oder Schlechtes, was Allah gemacht hat? Da entgegnete ihm der Sunnit und sagte, würde er, subhanahu wa ta'ala, dir vorenthalten, also nicht geben, was dir gehört, dann würde er übel an dir handeln. Wenn er dir aber etwas vorenthält, das eine Gunstbezeugung seinerseits ist, so ist es eine Gunst, die er gewährt, wem er will. Das heißt, er will sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas wegnimmt, was dir gehört, dann tut er dir Unrecht. Aber wenn er dir etwas wegnimmt, was ihm gehört, so macht er in seinem Reich, was er will. Und dadurch war natürlich der Mu'tazilit niedergeschmettert. Weil alles gehört ja Allah. Also kannst du nicht in seinem Reich sagen, ungerecht. So sein's. Der Wille, dass etwas ist, ist gleichbedeutend mit dem Begriff Al-Mashi'ah, also falls man mal ein anderes Wort in diesem Zusammenhang hört. Jetzt kommt der Test. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah will eure Reue annehmen. Surah 4, Vers 27. Allah will eure Reue annehmen. Ist das Irada Shar'iyya oder Irada Kauniyya? Also Irada Shar'iyya, ist es der gesetzliche Wille oder der universelle Wille? Beweis. Was bedeutet es, wenn du sagst, es ist der universelle Wille? Allah sagt, er will eure Reue annehmen. Also kann es dann noch der universelle Wille sein? Er spricht die Menschen an, sagt, ich will eure Reue annehmen. Nimmt er sich tatsächlich von jedem Einzelnen an? Also kann es dann noch der universelle Wille sein? Also ist es der Wille, der auf jeden Fall durchgesetzt wird, oder der Wille, der vielleicht durchgesetzt wird und vielleicht nicht? Der Wille, der vielleicht durchgesetzt wird. Das wolltest du sagen, ne? Ja, was ist denn der Wille? Das ist ein gesetzlicher Wille. Was? Ach so, das. Ja, bitteschön, da hast du dir verdient, immer. Also ist der gesetzliche Wille, okay? Okay, zweiter Test. Zweiter Test. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah will. Gewiss, Allah ist allwissend und allwissend. Ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah will. Egal was du willst, es geht nur, wenn Allah es wollt. Ist das der gesetzliche Wille oder der universelle Wille? Hast du? Also eine gesetzliche Wille. Warum? Du kannst, man kann nur etwas wollen, was Allah will. Das heißt, wenn Allah es nicht wollte, dann könnte ich es auch gar nicht wollen. Also ist es ein Wille, der auf jeden Fall umgesetzt wird, oder ist es ein Wille, der vielleicht umgesetzt wird, dieser Wille Allahs hier? Der auf jeden Fall umgesetzt. Also du meinst universellen Wille, vielleicht hast du den Begriff oder? Barakallahu fik. Okay, mashallah. Das war 76:30. Nächster Test. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass durch einen Regen Häuser zerstört werden, Felder überschwemmt werden, dass es heftig regnet und donnert und blitzt. Ist das der gesetzliche Wille oder der universelle Wille? Warum? Weil es so sein muss. Weil das auf jeden Fall umgesetzt wird. Da kann keiner was sich dran ändern. Gut, liebe Geschwister, dann möchten wir an dieser Stelle zusammenfassen, was wir gelernt haben sollten, verstanden haben sollten. Und zwar in Bezug auf das sechste Kapitel. Unterkapitel war das sich erheben über den Thron, al-Istiwa ala al-Arsh. Wir haben unterschieden zwischen vier verschiedenen Fällen. Das Istawa hat verschiedene Bedeutungen, aber sie werden eingegrenzt durch den Kontext, durch die Präposition und durch die, oder die Konjunktion, das heißt durch den Zusammenhang. Einmal illa, einmal ala, einmal wa und einmal gar nichts. Wa ist und. Und das sind vier verschiedene Fälle, aber in Bezug auf den Thron kommt es mit ala und deswegen heißt es sich erheben über. Dann haben wir gesprochen über die Eigenschaft des Herabkommens, al-Nuzul. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Manche Gelehrte sagen, er ist sogar Mutawatir. Das heißt, er ist so authentisch wie der Quran al-Karim, was seine Überlieferung angeht. Dann haben wir gelernt, dass wenn man diese Hadith, dass Allah im letzten Drittel der Nacht herabsteigt, wenn man das uminterpretiert und sagt, damit ist der Engel gemeint, das ist eine Katastrophe. Weil der Engel, der verlangt nicht von dir, dass du zu ihm Dua machst. Was wäre Schirk? Und der Befehl Allahs, der kommt sowieso immer herab, weil nichts läuft ohne Befehl Allahs. Und die Barmherzigkeit Allahs ist immer vorhanden, weil ohne ihr können wir nicht leben. Dann haben wir gelernt, dass Tafwid nicht der Weg der Ahle Sunnah ist. Tafwid al-Ma'na. Das heißt, dass man die Art und dass man die Bedeutung der Eigenschaft Allahs Allah überlässt, sondern der Tafwid der Ahle Sunnah ist, dass man die Art und Weise diese Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir sagen, wie? Allahu a'lam. Dann haben wir über die Mahabba gesprochen, die Liebe. Wir haben gesagt, Allah liebt wirklich. Und dass er geliebt wird, darüber steht kein Zweifel. Die Eigenschaft an sich ist ewig, die Ausprägung ist immer neu. Der Beweis ist im Koran, Sunna und im Ijma'a. Und wir haben gesagt, die Liebe Allahs ist nicht wie die Liebe der Menschen untereinander. Denn die Liebe der Menschen untereinander ist unterschiedlich. Dann ist auch die Liebe zu Allah erst recht nicht die gleiche wie die Liebe der Menschen untereinander. Das Wissen. Das Wissen ist eine abstrakte Eigenschaft. Sifa ma'nawiyya. Das Wissen ist unvorstellbar groß. Wir haben den Hadith von Musa al-Khidr über das Meer kennengelernt und den Vogel, der hineingepickt hat. Dann haben wir als zehntes gesprochen über die Weisheit Allahs, Al-Hikma oder Al-Hakim, der Allweise, unterschieden zwischen, und gesagt, dass sein Urteil, Al-Hukm, jedes Urteil, ob er sagt, das ist halal, das ist haram, jedes Urteil, was er gefällt hat, subhanahu wa ta'ala, ist auf seiner Weisheit, basiert auf seiner Weisheit. Und wir haben unterschieden zwischen dem Seinsurteil und dem gesetzlichen Urteil. Dann haben wir gesprochen über As-Sam'a, das Hören. Und wir haben gesagt, wenn Allah sagt im Koran, dass er etwas hört, dann ist es entweder ein bejahendes Hören, das heißt im Sinne von Erhöre, oder ein wahrnehmendes Hören. Und da haben wir unterschieden. Wahrnehmendes Hören im Sinne von, dass er hört. Aber was will er damit sagen? Dass er zum Beispiel jemanden droht, dass er jemanden unterstützt und so weiter. Dann haben wir über die Eigenschaft als vorletztes gesprochen über die Eigenschaft der Rede, Al-Kalam, und gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich spricht und seine Worte bestehen aus Buchstaben und Worten, die man hören kann, also genauso wie du also die Art und Weise zu hören bei einem Menschen ist, dass er mit seinen Ohren hört. Und du hörst den Menschen sprechen und auch Moses hörte Allah sprechen. Auf eine Art und Weise, Allahu a'lam, wie das stattgefunden hat, weil sehen konnte er seinen Herrn nicht, subhanahu wa ta'ala, aber hören konnte er ihn, denn darüber hat er gesprochen. Dann haben wir gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will, mit wem er will, wie er will, dass seine Worte unerschaffen sind und dass zu seinen Worten der Koran, die Tora, das Evangelium, die Psalmen gehören. Wir haben den Irrglauben der Asha'ira und Mu'tazila kennengelernt über die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Und dass sie letztendlich glauben, dass die Worte Allahs erschaffen sind, möge Allah davor bewahren, was Kufr ist. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über die falschen Folgen daraus, wenn man sagt, die Worte Allahs sind erschaffen. Denn dann gibt es keine Befehle mehr. Dann ist, ja, ayyuhal ladhina am, oh, dir gab es ein Geschöpf. Wie wenn jemand aus Ton etwas bastelt, was. Hat aber darin steckt keinerlei Bedeutung. Und auch einen logischen, es gibt einen logischen Beweis auch dafür. Allah, wenn, subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas erschaffen will, was macht er dann? Er sagt zu einer Sache, sei, und dann ist sie, stimmt? Sei. Sei es ein Wort, oder nicht? Weil wenn dieses Wort erschaffen ist, wie erschafft er das erschaffene Wort? Mit sei, ne? Und dieses Wort, wie erschafft er es? Mit sei. Das, er schafft es nie. Ja? Deswegen diese Sache ist auch logisch gesehen, also logisch auf Basis des Koran, Allah hat mir das gesagt, innama amruna innama amru idha arada shay'an an yaqura kun fayakun. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist nur zu sagen, sei, dann ist es. Also kann nicht sein, dass sein Befehl auch erschaffen ist, weil dann funktioniert es nicht. طيب. Außerdem sagte Allah in Surah Al-A'raf klar in Deutsch, Ala lahul khalqu wal amr. Hört, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Guck mal die Unterscheidung. Sein ist die Schöpfung und der Befehl. Weil der Befehl Allahs ist nicht das gleiche wie seine Schöpfung. Und als letztes, liebe Geschwister, haben wir uns unterhalten über den Willen Allahs, und zwar Al-Irada, und gesagt, der Wille Allahs ist absolut, umfassend, erfasst alles. Existierende und alles Nicht-Existierende. Warum haben wir erklärt? Und wir haben zwei Arten des Willen Allahs unterschieden. Einmal Irada al-Shar'iyya und Irada al-Kawniyya, der gesetzliche Wille und der universelle Wille. Und diese ganzen problematischen Fragen, wenn man das so nennen kann, wo jemand fragt, warum ist jemand krank und warum will Allah das so und so, wir sagen, das alles heißt nicht, dass er damit zufrieden ist, sondern es ist Teil seines universellen Willens, weil er der Bestimmer ist, subhanahu wa ta'ala, über alles. Er ist der alleinige Herrscher und Herr des Universums. Stell dir mal vor, etwas würde geschehen in diesem Universum, ohne dass er es will. Das wäre Katastrophe. Stell dir mal vor, irgendjemand macht in diesem Leben irgendetwas, und Allah will das eigentlich gar nicht, gemäß seinen universellen Wünschen. Das wäre katastrophal. Dann hätte Allah einen Gegner. Gott bewahre. Gott sei Dank, es gibt nichts, das geschieht ohne seinen Willen, subhanahu wa ta'ala. Heißt nicht, dass er damit zufrieden ist. Heißt nicht, dass er die Sache liebt. Aber es bedeutet, dass er der Herrscher ist. Subhanahu wa ta'ala. Das ist, was wir heute erwähnen wollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا